Hallo, hier spricht Jean-Claude Van Damme und ihr hört Deep Red Radio. Nach diesem prominenten Einstieg begrüße ich euch recht herzlich zur Februar-März-Show von Deep Red Radio. Diesmal dreht sich alles um das Event im römischen Unterweltsmonat Februarius, die Genrenale. Diese feiert in diesem Jahr die dritte Auflage und wurde zu diesem Zweck reichlich aufgepimpt. Aus einem Tag wurden zwei, die Kurzfilmblöcke wurden ausgeweitet, Langfilme kamen hinzu, der interaktive Teil erfuhr eine Steigerung und die Prominenz der Hauptstadt ließ sich ebenfalls sehen. Grund genug für David und Lunen, der Hauptstadt einen Besuch abzustatten. Mitgebracht haben sie für euch zwei tolle Interviews mit den Radio Silence-Machern Marco Riedel und Carsten Wout und den zwei Hauptdarstellern Charles Rettinghaus, aka der Nachtschlitzer, und Markus Knüpfgen, alias Doc Rock. Des Weiteren wird es nochmal eine ausführliche Besprechung der Genrenale mit ihren Highlights und Filmen geben und als absolutes Sahnehäubchen obendrauf verlost Deep Red Radio einen exklusiven Gewinn, den nicht jeder bieten kann. Also aufmerksam der Sendung lauschen. Und lauschen ist auch ein gutes Stichwort. Die musikalische Begleitung für die Show wird vom Austrian Cinematic Music Label Cineploid dargeboten. Dabei wird es die ersten musikalischen Snippets von den Neuveröffentlichungen von Orgasmo Sonore und Sospetto geben und einen Querschnitt durch das Oeuvre von Cineploid. Und alle weiteren Infos zur aktuellen Ausgabe entnehmt ihr dann den Shownotes auf deep-red-radio.de. Und falls ihr im Speziellen Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann besucht uns auf Facebook oder auf Twitter. So, und damit wünsche ich euch beste Unterhaltung bei Deep Red Radio und dem Genrenale vs. Radio Silence Special. Genrenale 2015. Wir starten ein paar Tage eher, als mich am 8. Februar die Nachricht erreichte, die traurige Nachricht, dass Karten für die Weltpremiere auf der Berlinale für 50 Shades of Grey leider innerhalb von Sekunden ausverkauft waren und wir diesem Ereignis dann doch nicht beiwohnen konnten, was aber wiederum bedeutete, dass mir dann doch der ganze erste Tag Genrenale zur Verfügung stand und der David und Tobi da nicht alleine hin mussten, dachten wir zu diesem Zeitpunkt noch, denn zwei Tage später kam die nächste Horrormeldung und Tobi, von der allgemeinen Krankheitswelle befallen, wurde von einer Bindehautentzündung in Schach gehalten bzw. im Bett gehalten und wollte niemanden anderen anstecken, weshalb ich mich dann kurzfristig nur mit David auf den Weg machte, ich etwas eher erst später, um vor allen Dingen für die Interviews, die geplanten, einzuspringen und den Tag in Berlin zu verbringen. Wir hatten uns es arrangieren können, vielen Dank nochmal dafür an die betreuende Presseagentur, die Regisseure Carsten Wout und Marco J. Riedel von Radio Silence interviewen zu dürfen. Außerdem hatten wir auch noch ein Date mit Charles Rettinghaus, der ja im gleichnamigen Film den Nachtschlitzer spielen sollte. Ihr hört beide Interviews im Anschluss. Als kleine Zugabe gibt's mit Charles Rettinghaus auch noch den Markus Knüpfgen, der quasi sein Widerpart, den Doc Rock, bei Radio Silence spielt. Das war dann kurzfristig möglich, das im Doppel zu führen. Ihr werdet da zweimal 30 Minuten beste Informationen rund um die Produktion von Radio Silence erhalten. Vorher gab es natürlich noch am ersten Tag, genauso wie auch später am zweiten Tag, eine Menge Kurzfilmblocks und erstmalig neben dem Radio Silence auch noch zwei andere Langspielfilme, die allerdings dann am zweiten Tag so gelagert waren, dass wir beide, David und ich, denen nicht beiwohnen konnten. Unser Fokus konzentrierte sich halt vor allen Dingen auf die Blocks der Kurzfilme, bei denen wir jetzt noch gar nicht so sehr ins Detail gehen wollen, weil wir wahrscheinlich demnächst noch eine kleine Genrenale Volume 2 Sendung machen werden, wo wir dann vielleicht so 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kurzfilme uns rauspicken werden, um über diese etwas ausführlicher zu reden. Deswegen jetzt erstmal an der Stelle vielleicht nur unsere drei Highlights, unabhängig von den Gewinnern, die euch der David dann noch mitteilt. Bevor David sich seiner drei Highlights annimmt und die Genre-Nale-Sieger präsentiert, bekommt ihr erst einmal einen Song auf die Ohren. Hier kommen Soltan mit Peelman Radiant, dem Opener der ersten Scheibe, The First Stage, aus dem Jahre 2012. We'll be right back. Was hat dir am besten gefallen von den Shorts, die ja alle so 8 bis 40 Minuten dauerten? Ja, also ich habe mir insgesamt 2 Filme rausgesucht, die wirklich klasse waren und die, sagen wir mal, wenn ich jetzt hätte wählen dürfen, ganz oben mit dabei gewesen wären. Das eine ist der Film Au Pair. Das ist ein im Grunde klassischer Horrorfilm, wenn man so möchte, der vor allen Dingen dadurch überzeugen kann, dass er atmosphärisch und vor allen Dingen vom Visuellen her sehr überzeugend gemacht wurde. Also gerade wenn man überlegt, dass es ja auch eine Abschlussarbeit ist, ist da doch schon sehr viel drin, was man eher bei wirklich professionellen Filmemachern erwartet. Es geht halt um ein Restaurant, wo eine chinesische Führerin das Restaurant leitet und eine Aushilfe bekommt, diese ziemlich schikaniert und letztendlich am Ende wirklich eine hammerharte Wendung kommt, die zeigt, warum sie denn so ist. Was es genau ist, verrate ich natürlich nicht, aber auf alle Fälle lässt sich dieser Film sehr gut angucken, ist für Horrorfilme, für Horrorfreunde sehr interessant gestaltet, hat alles dabei, was man so ziemlich von so einem kurzen 25-minütigen Film sich erwarten kann. Und von daher ist das auf alle Fälle eine Empfehlung wert. Und der zweite Film ist das Millionengrab, der ebenfalls sehr, sehr gut angekommen ist auf der Genre-Nale. Also es hat direkt Szenenapplaus gegeben bei diesem Film. Der Film handelt, ist eigentlich ein klassischer Kriminalfilm mit Action-Einlagen, hat aber den besonderen Kniff, dass hier nur Kinder mitspielen. Also alle Figuren, also es sind alles erwachsene Figuren, die aber von Kindern dargestellt werden. Und das gibt eine mörderische Sause beim Gucken. Also es gibt viel zu lachen und wirklich viel gut gemachte Action, sodass man auch hier sagen kann, also es ist irgendwo auch was Einmaliges, weil sowas gibt es ja nun wirklich nicht oft zu sehen und die Kinder machen halt ihre Sache auch wirklich mega gut. Und von daher wäre das so mein zweites, kurzes, 24-minütiges Highlight der Genre-Nale. Aber du hast auch noch einen Film? Genau, ich habe mir jetzt kurz und schmerzlos gleich den ersten Kurzfilm, und das ist immer sehr schön, früh um 11, so eine richtig, auch wenn man es am Anfang nicht unbedingt erwartet, schöne Schlachtplatte mit sehr viel handgemachten, sehr gut gemachten FX, der Gummifaust. Es geht halt letztendlich um eine Theateraufführung, eine sehr neumodische Interpretation von, wie werdet ihr euch denken, Faust, der neben ganz vielen jungen Bloggern und jugendlichen Menschen, die alle am Handy hängen, am Smartphone hängen, auch von einem eher Filmkritiker oder Theaterkritiker der alten Schule beigewohnt wird, der sich furchtbar aufregt über die Art der Inszenierung, über das Mitpublikum, über sein, wie es sich herausstellt, Kollegen, denn viele und einer neben ihm sind einfach junge Blogger, die er natürlich mit einem gewissen herabschauenden Blick betrachtet und sich für was Besseres hält. Am Ende, wie gesagt, warum verrate ich nicht, artet das Ganze in einem ziemlichen Blutbad aus und es ist halt ein schöner Seitenhieb auf die Diskrepanz zwischen Kunst und Hochkultur auf der einen Seite und Trash und Unterhaltung auf der anderen, wo wir eigentlich schon gut beim Thema der Genre-Nale sind, denn es geht wie die Jahre davor halt auch wieder darum, eine Plattform für den deutschen Genrefilm, oder es ging darum, eine Plattform für den deutschen Genrefilm zu bieten. Und da kann man sagen, gelingt es den beiden Veranstaltern, Paul Andechsel und Christoph Slatnik, immer besser. Denn man ist sich im Grunde genommen treu geblieben, erweitert sich aber auf der anderen Seite. Man hat jetzt aus ursprünglich mal 1,5 Stunden und einem Tag beim zweiten Mal ein Zweitagesprogramm gemacht mit knapp 30 Kurzfilmen verteilt auf verschiedenste Blöcke, mehreren Langfilmen. Und die Dichte an guten Stoffen war sehr hoch. Da kannst du mir sicher beipflichten. Auf alle Fälle. Also David, deswegen war es auch wahrscheinlich ein logischer Schluss, dass jetzt nicht nur einen Kurzfilm Sieger zu präsentieren, was auch neu war, sondern selbst mehrere Kategorien ins Leben zu rufen. Kannst du mit Nennung der Sieger gleich diese uns noch kurz vorstellen, was es da so gegeben hat? natürlich. Also hier sei erstmal noch kurz dazu gesagt, also die Vergabe der Preise ist auch nicht jetzt durch irgendeine professionelle Jury erfolgt, sondern es waren insgesamt, ich glaube, vier oder fünf Filmfans, die einfach so mit dem Film als solches nichts zu tun haben. Also ich meine damit, also beruflich nicht mit Film zu tun haben, sondern die einfach Filmfreunde sind und durch verschiedenste Preisverleihungen, hätte ich jetzt fast gesagt, also durch verschiedenste Gewinnspiele ermittelt wurden. Unter anderem hat auch Hauptsponsor Tele5 da ein Gewinnspiel über Facebook gemacht, wo man halt so einen Platz in der Jury gewinnen konnte. Und die haben insgesamt vier unterschiedliche Kategorien bewertet. Das war zum einen die Kategorie Killer Performance, was so viel heißt wie bester Schauspieler und beste Schauspielerin. Bester Schauspieler ist dabei der Darsteller Butz Buse aus dem Film Gummifaust geworden. Zu Recht, würde ich jetzt mal so sagen. Okay, dann haben wir als beste Schauspielerin Yvonne Jung-Hee aus Au Pair, den ich vorhin schon angesprochen hatte. Auch hier absolut zu Recht. Hier haben wir auch noch in Kürze eine kleine Überraschung für euch, was das angeht. Dann gibt es als dritten Preis der sogenannte What the Fuck Award, was einfach den überraschendsten und mutigsten Film auszeichnet. Und das war der Film Anti-Cubido. Auch hier kann man sagen, durchaus zu Recht, weil wirklich der schrägste Film von allen, den ich gesehen habe auf der Genrenale. Und natürlich der beste Film, das ist Three Monkeys geworden. Den hast du gesehen, Max? Genau, da hat man sehr deutlich gemerkt, so gut die meisten visuell inszeniert waren, so professionell, immer das, was vielleicht allgemein noch ein bisschen beim Genrefilm, beim Deutschen krankt, dass natürlich auch manchmal eine ganz gute Geschichte nicht schadet. Und da hat halt Three Monkeys am meisten Hintergrund geboten. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil dem werden wir uns sicher auch in unserem separaten Podcast, in unserer separaten Sendung widmen. Nach einer kleinen musikalischen Unterbrechung in Form eines Tracks des 2012er veröffentlichten Malabimba-Werkes widmen sich David und Lunen noch ihrem Genrenale-Fazit, um dann flüssig auf unseren zweiten Teil der Show, das Radio Silent Special, überzuleiten. Der nun folgende Song, L'ultimo poliziotto, spielt ganz wunderbar auf die Polizei- und Kopffilme des Italiens der 60er und 70er Jahre an. Thank you. gab natürlich auch wieder die übliche Runde. Aber bevor das kommt, hat David noch den fast wichtigsten Preis, in Anführungsstrichen, vergessen, der verliehen wurde. Zwei Preise wurden noch zusätzlich vergeben. Einmal, wie schon gesagt, Hauptsponsor war ja Tele5 und die haben sich es natürlich auch nicht nehmen lassen, einen Preis zu verleihen. Und zwar den sogenannten Anti-Mainstream-Preis. Der ging an der Jackpot. Und dann gab es noch als Überraschung, in Anführungsstrichen, den sogenannten The Boll-Preis. Und wer sich dahinter verbirgt, kann sich, glaube ich, jeder denken. Uwe Boll hatte auch die Wahl erhalten, sich einen der Filme auszusuchen, welcher am besten ist, und hat dies in seiner üblichen Manier dann natürlich auch auf der Berlinale in Form eines Videomitschnitts präsentiert. Was man nun von dem guten Mann halten kann, ist eben selbst überlassen. Die Wahl des Films Berlin Troika kann ich aber auch durchaus unterstützen. Hätte ich gar nicht so von ihm gedacht, wenn ich so seine Filme sonst kenne. Auch ein sehr guter Film, gutes Kammerspiel, was wir uns auf alle Fälle auch in unserem kommenden zweiten Teil der Genre-Nale Berichterstattung angucken werden. Ja, er hat auch ganz schön mit Zahlen und Geld und Dollarn rumgeschmissen, die ja diversen Filmemachern von diesen Kurzfilmen hier von der Genre-Nale zur Verfügung stellen will für etwaige nächste Projekte. Wir hoffen, das waren keine leeren Phrasen und er lässt da Taten sprechen, weil so viel Geld, wie er da in den Raum gestellt hat, kriegen viele Filmemacher für Genre in Deutschland normalerweise nur schwer in die Hand. Was auch, jetzt komme ich zur Diskussion, die ja auch schon ein gern genommenes und auch in anderen mittlerweile Festivals liebgewonnenes Mittel ist, um dort auf sich aufmerksam zu machen, so wie auch im letzten Jahr beim Cinestrange, wo viele Filmschaffende über die aktuelle Lage und Situation in Deutschland und was die Filmförderung angeht, über den Genrefilm berichten. Was gab's noch? Wir haben wieder ein paar Trailer gesehen, die Lust auf mehr machen. Stang, dann die Sky Sharks und noch ein paar weitere. Alien-Tampon. Wir haben nicht nur zu den Trailern, sondern auch fast von allen Kurzfilmen sehr viele Filmschaffende, die Regisseure, Darsteller, Produzenten vor Ort gehabt. Von daher war das wieder eine unglaublich gute Möglichkeit, um zu netzwerken, wie man so schön sagt. Was war aus deiner Sicht noch positiv dieses Jahr, David? Du hast ja schon den Bericht bei uns auf der Homepage geschrieben, also lest da auch gerne nochmal nach. Also auf alle Fälle wollte ich dem gerade noch zustimmen. Also es waren wirklich eigentlich von fast allen Kurzfilmen wirklich irgendwelche Leute da, was ich sehr beeindruckend fand. Also von allen Kurzfilmen, die ich gesehen habe, war es eigentlich wirklich bloß ein einziger, wo niemand da war. Ansonsten gab es immer Minimum Regisseur und Darsteller, ab und auch mal unsere Cutterin, ich sage jetzt unsere Cutterin, weil unsere Bea Festerling, die ja auch für uns schreibt, einen der Filme ebenfalls. Fuck mit Namen. Genau. Für Michel Guillaume, vielleicht dem einen oder anderen als Schauspieler bei Soko bekannt, dort gecuttet hat quasi. Dazu später auch wahrscheinlich noch ein kleines Interview, wenn wir es zeitlich und technisch auf die Reihe bekommen. Genau. Und jedenfalls, was ich noch sagen wollte, also abgesehen davon, fand ich auch sehr gut, dass man es diesmal mit den Pausen den Rat sich angenommen hat. Früher, im letztes Jahr waren es ja nur knapp 15 Minuten, die immer zwischen den einzelnen Blöcken waren. Jetzt hatte man doch eine gute Dreiviertelstunde immer eingebaut, die auch wirklich notwendig war, weil eigentlich jeder Block im Endeffekt zeitlich überzogen wurde. Deswegen, das fand ich halt auch sehr, sehr gut gemacht. Es gab wieder Donuts und auch wirklich für 2 Tage komplett ausreichend. Also da auch gut ab. Und ja, also auf alle Fälle, also kann man definitiv weiterempfehlen. Ja, und es gab viele Stars, mehr oder weniger wichtig, vor allen Dingen auch abends zur Premierenfeier, dem Höhepunkt von Radio Silence, was naja, manchmal so als Weltpremiere, Deutschlandpremiere angekündigt wurde und aber eher so die Premiere zur Heimkino-Premiere war. 27.02. ist dann die Veröffentlichung. Verbunden auch erstmals mit einem sehr professionell wirkenden roten Teppich, wo vielleicht so eine kleine Kritik unsererseits mitschwingt, dass man einerseits versucht, ein gewisses Kontrastprogramm zur Berlinale auf die Beine zu stellen. Andererseits sich doch derer Methoden in der Umsetzung etwas bedient. Ich denke, so ein Festival wie die Berlinale, was bodenständig sein will, was anders sein will, hat solchen, naja, Star-Tum, Star-Rummel wie einen roten Teppich und Fotorunde oder Fotocall gar nicht so sehr nötig. Das bräuchte es meiner Meinung nach nicht. Genauso wie so geschlossene Premierenpartys, die nicht unbedingt von Anfang an für jeden zugänglich sind. Aber das sind nur ganz kleine Kritikpunkte für ein ansonsten sehr gelungenes Festival, was gut besucht war. Ich glaube, es ging schon auch am ersten Tag früh los mit knapp 100 Leuten beim ersten Block. Das steigerte sich dann stetig Richtung, naja, nicht voll ausverkauft, aber schon am zweiten Tag immer nahezu. Und genau, also war wirklich sehr interessant zu sehen, dass halt schon, wie ich sage, ich war am zweiten Tag um 11.30 Uhr dort, also da war schon locker irgendwas zwischen halb und dreiviertel voll, was den Saal angeht, und der zweite Block um 15.30 Uhr, jetzt müsste ich lügen, aber auf alle Fälle, der war halt schon wirklich nahezu ausverkauft, also kann man schon wirklich fast so sagen, das hat mich auch sehr beeindruckt, dass es doch so einen großen Zuspruch dafür gegeben hat. Und freut mich natürlich auch, weil das auf alle Fälle auch ein Ansporn ist, dass es im nächsten Jahr weitergehen wird und vielleicht noch größer wird. 3 Tage, 5 Tage, wird natürlich ein bisschen rumgesponnen. Ich hoffe mal nicht, dass es zu groß wird, weil letztendlich soll es ja doch eine nette Veranstaltung sein, die man sich auch mitnehmen kann, ohne dass man jetzt gleich die ganze Woche dafür frei haben muss. Genau. Sehe ich zumindest so. Vielleicht noch der eine oder andere Langfilm mehr, das wäre vor allen Dingen auch den deutschen Genrefilm zu wünschen, so gut die Kurzfilme auch sind. Es bleiben halt Kurzfilme und einer nach dem anderen, da ist die Vergessensquote auch relativ schnell, da bleibt so ein Langfilm im Gedächtnis. Vor allen Dingen auch wie Radio Silence, und jetzt gleiten wir dezent über auf die gleich kommenden Interviews. Kannst du nochmal kurz grob sagen, worum es dabei geht, wovon der Film handelt? Ja, also Radio Silence handelt im Grunde von einem Serienkiller, dem sogenannten Nachtschlitzer, der umgeht. Radio Silence deswegen, weil es auch um einen Radiomoderatoren geht, der letztendlich die Polizeiarbeit, was jetzt diesen Nachtschlitzer angeht, recht stark in die Kritik nimmt, die halt nicht als ausreichend findet und nicht als passend, sag ich jetzt mal, und dann ruft halt dieser Schlitzer plötzlich selber in der Sendung an und das setzt diesen Moderator ziemlich unter Druck. Und bis zum Ende hin gibt es halt viele Wendungen, und was halt diesen Film, sag ich mal, was eigentlich dieser eigentliche Kniff des Films ist, ist halt, dass man ihn hauptsächlich mit unseren Synchro-Sprechern besetzt hat. Also heißt Charles Rettinghouse, bekannt für Robert Downey Jr. beispielsweise als Sprecher, oder der Sprecher von Jean-Claude Van Damme, Jamie Foxx. Richtig, genau, Jamie Foxx, und eben andere Sprecher wie Wolfgang Pampel, den man als Harrison Ford kennt, oder den Sprecher halt auch von Tommy Lee Jones. Ronald Nitschke, auch als Polizist. Also da, wir wollen jetzt noch gar nicht so viel drüber reden, weil da lassen wir den Spezialisten das Wort, weil wir haben ja einmal im Interview, wie gesagt, den Carsten Wout und den Marco J. Riedel, die Regisseure, und dann nochmal Markus Knüffgen und Charles Rettinghouse, die beiden Hauptdarsteller. Ich denke, der breite Tenor bei uns in der Redaktion war, dass das eine schon sehr gelungene deutsche Genreproduktion war, im Gegensatz zu vielen Enttäuschungen der letzten Jahre. Wir sagen jetzt mal hier wieder knallhart, gefällt mir das Kind, Zimmer, ich habe die Zahl schon vergessen. 205, glaube ich. Keine Ahnung, egal. Also da war Radio Silence schon auf einem ganz anderen Niveau. Inszenatorisch auf jeden Fall, und aber auch von der Geschichte, und weil man auch Schauspieler dafür gewinnen konnte und man letztendlich das schafft, woran es viel und oft krankt beim deutschen Genrefilm, das werden euch dann die Regisseure auch gleich sagen, den Film halt international aussehen zu lassen und nicht deutsch, und vor allen Dingen auch sich so anhören zu lassen, als wäre George Clooney oder wer auch immer da spricht, wen wir halt so kennen von den großen Stars. Also dieser Kniff gelingt sehr gut. Deswegen bleibt dran. Wir sind nächstes Jahr wieder dabei, wenn es hoffentlich heißt Genrenale 4. Sicher nicht mehr Kill Your Darlings, sondern dann wieder unter einem anderen Motto. Und jetzt viel Spaß mit den beiden Interviews. Jo. Moment mal. Bevor wir mit den Interviews beginnen, möchte ich noch das eingehend erwähnte Gewinnspiel einstreuen. Mit freundlicher Unterstützung der gesamten Crew und Produktion von Radio Silence verlosen wir ein Meet, Greet and Eat mit dem Nachtschlitzer höchstpersönlich. Trefft Schauspieler Charles Rettinghaus, der mindestens ebenso oft seine Stimme zu Synchronzwecken an Kollegen wie Robert Downey Jr., Jamie Foxx oder Jean-Claude Van Damme verleiht, in Berlin. Wir laden euch ein zu einem Essen, bei dem ihr Charles mal so richtig auf den Zahn fühlen und alles Berufliche erfragen könnt, was euch schon immer unter den Nägeln brennt. Das Wann und Wo wäre nach Absprache zu bestimmen. Und ja, die Kosten für das Essen übernehmen die zwei Regisseure und Macher von Radio Silence. Wohlgemerkt, nicht für die Anfahrt, denn das würde dann etwas den Rahmen sprengen. Aber weiter im Text. Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr nur folgende Frage beantworten. In welcher Stadt fanden die Dreharbeiten zu Radio Silence statt? Kleiner Tipp, die Antwort versteckt sich in den Interviews. Viel Glück! Piratensender Nighthawk, hier ist Doc Rock. Es ist wieder mal Samstagabend und höchste Zeit für eure nächtliche Befriedigung. Mit unserem messerscharfen Thema. Genau, dem Nachtschlitzer. Wie schwer kann es denn sein, daran zu hindern, sein nächstes Opfer in Einzelteile zu zerlegen? Ruft mich an. Mein nächstes Opfer ist gefunden. Oh, welch schwere Qual. Sie wird erleiden viele Wunden. Fünf sind's an der Zahl. Die Stimme ist identisch, hörst du? Es ist der Nachtschlitzer. Doc Rock muss ihn davon abhalten, eine Frau zu töten. Die Bullen werden ihn nicht helfen können. Wir haben noch genau 17 Minuten. Sie wird sterben, Doc. Du musst ihn hinhalten. Was muss ich tun, um diesen Wahnsinn endlich zu beenden? Was ist das Schlimmste, das Sie jemals in Ihrem Leben getan haben? Ihr größter Fehler. Leben oder sterben? Sie entscheiden. Ja, ich sitze jetzt hier Backstage bei der dritten Genre-Nale und zwar mit den beiden Regisseuren Marco J. Real, ich mache es jetzt mal sehr amerikanisch, ja. Und Carsten Wout. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch noch nichts gehört, da ihr ja beide, was das Regieführen angeht, noch nicht so viel gemacht habt, sondern eher noch aus anderen Richtungen kommen, hinter der Kamera, vor allen Dingen auch bei dir. Stellt euch doch mal kurz vor, was habt ihr vorher gemacht, wo kommt ihr filmisch her, wo liegen eure Wurzeln, bevor wir dann zum Film an sich kommen. Ja, also meine Wurzeln liegen, ich habe Kamera studiert in Dortmund von 2003 bis 2011, ein bisschen länger. Ja, davor war ich kurz EB-Kameramann beim Fernsehen, ein paar Jahre und ja, seit 2011 eigentlich selbstständig und lebe in Berlin hier. Das ist die Kurzfassung. Und wir haben uns in Dortmund kennengelernt, auch das Stil, und Marco hat bei meinem damaligen Diplomfilm, ich glaube es war 2006, Kamera gemacht, so haben wir uns kennengelernt, haben dann den Kurzfilm On Air zusammen gemacht. Was quasi so der Status dieses ganzen Projektes war und ja, ein paar Jahre später sitzen wir jetzt hier mit Radio Silence. Genau, aus 15 Minuten on air sind jetzt ungefähr 95 Radio Silence geworden. Die Hauptkomponenten sind die gleichen geblieben, sprich die beiden Hauptdarsteller, Knüffgen und Rettinghaus. Wie kam es? Wie kriegt man für ein Kurzfilmprojekt dann doch schon so relativ etablierte Gesichter aus dem deutschen Fernsehen und auch aus dem Synchronsprecherbereich? Also den Markus, der hat damals schon in dem besagten Diplomfilm von mir mitgespielt. Den hatte ich damals angefragt, ganz offiziell über die Agentur, und dann kannten wir uns halt privat und dann haben wir, schickte Marco mir die Idee für den Kurzfilm. Und dann saß ich mit Markus zusammen und haben darüber gesprochen und eigentlich direkt festgestellt, Mensch, du wärst richtig super Besetzung dafür und so ist Markus an Bord gekommen und Charles kam eigentlich bei Marco. Ja, Charles war so, dass ich halt meinen Abschlussfilm geplant hatte eigentlich mit Charles Redinghaus, da habe ich ihn angeschrieben, nur konnte er damals nicht für den Film und dann habe ich kurz darauf ihm das Online-Drehbuch gegeben und habe gesagt, ja, könntest du, hast du zeitlich da Zeit? Hat er gesagt, ja, da habe ich Zeit und dann hat er das gemacht, dass er online den Kurzfilm mitgemacht hat. Das war nicht ruckzuck, da ich sowieso so ein Synchronfan bin auch, war der Kontakt eigentlich ziemlich leicht. Also ich habe einfach hingeschrieben und der hat ruckzuck zurück. Ich glaube, nach ein paar Stunden meldete sich, okay, ich bin mit dabei. Also es ist eigentlich ziemlich ruckzuck gegangen beim Choice. Genau, er macht ja das relativ oft, dass er mal auch in so Kurzfilm-Genre-Produktionen mitspielt. Ich habe vor 2 Jahren auf dem Cinestrange ihn noch gesehen. Jetzt läuft er ja nochmal in einem anderen Block. Ist das dein anderer Kurzfilm? Spielt er da auch wieder mit? Ja, da hat er einen kleinen Cameo-Auftritt. Also Cameo, okay. Hat er einen kleinen Cameo-Auftritt. Der hat eigentlich bei jedem meiner Kurzfilme mitgespielt. Das ist der Einzige, der immer irgendwo mitspielt. Hattet ihr von Anfang an schon bei On Air das Vorhaben vor Augen, das irgendwann mal so richtig groß rausbringen zu wollen, sofern es denn die Finanzierung zulässt? Das ist ja immer das große Problem bei Genre und in Deutschland. Also wir haben schon damals gewusst, dass wir eigentlich davon einen Langfilm machen können. Also es war immer so geplant, dass wenn die Möglichkeit besteht, dass wir einen Langfilm machen können. Aber wir wollten erstmal einen Kurzfilm machen, mit dem wir den Schock in Schlott gewinnen. Das war wirklich damals unsere Prämisse. Wir machen jetzt mal einen Film, wo wir letztendlich Schock in Schlott gewinnen können. Und es hat tatsächlich funktioniert. Wir haben den Film gedreht Ende 2009 und dann 2010 sind wir Schock in Schlott Gewinner geworden damit. Also der Trailer war jetzt nicht gedacht, wie das ja viele machen, dass man so ein 15 Minuten Vorschau auf ein Langprojekt macht. Das war schon ein eigenständiges Projekt, aber halt schon im Hinterkopf aus der Geschichte könnte man halt auch 90 Minuten machen. Ja. Was sind die großen Hürden dann aus dem Drehbuch für den Kurzfilm, dieses dann so zu strecken, aber trotzdem noch es nicht langweilig werden zu lassen? Weil man kann ja grob sagen, ein Kurzfilm ist halt durch seine Kürze immer sehr kompakt und viel besser was umzusetzen. Bei einem Langfilm muss man ja immer auf den Spannungsbogen achten. War es der gleiche Drehbuchautor? Also du hast es selber gemacht, ja. Ne? Du hast ja auch die Kamera geführt und fast jede Position. Naja, nicht fast, aber wir haben uns da schon gut ergänzt. Also es war einfach so, wir hatten ja vom Kurzfilm das Grundkonstrukt, auch diesen Twist am Ende. Dann habe ich nur noch gesagt, okay, den Twist können wir jetzt nicht zu 100% so lassen. Ja. Wir müssen noch einen hinten drauf geben, was ja beim Langfilm auch ist. Und wir haben einfach halt dann einen Charakter noch eingebaut, der den Nebenstamm macht, den B-Plot, das braucht man ja. Und so ist Charakter für Charakter noch hinzugekommen. Wir hatten natürlich eine Budgetierung, wir wussten, wir können nicht zu viele nehmen, weil sonst können wir uns das nicht leisten. Also das Drehbuch ist dann schon so entstanden unter Budget-Sicht. Wir wussten ungefähr, wie viel Geld wir hatten, also konnten wir nicht jetzt komplett frei sagen, jetzt schreiben wir ein Buch, wo ja letztendlich 2-3 Millionen kostet. Ja. Also das war eigentlich so, dass wir immer wussten, wir haben das und das Geld. So und so müssen wir die Geschichte schreiben und so müssen wir sie hinbekommen. Und ich denke, das ist uns eigentlich ganz gut gelungen. Und das ging eigentlich. Also ich sage, man macht jetzt aus 15 Minuten dann 90 Minuten. Ist mir eigentlich besser gegangen, wie ich eigentlich beim ersten Mal dachte, muss ich ehrlich zugeben. Bei On Air liest man bei der IMDb 4.000 Euro. Wie viel ist es dann bei Radio Silence geworden, grob von der Hausnummer, dass man sich das... Ein bisschen mehr, also die liegen unter einer Million, aber auch nicht viel unter einer Million. Ja. Ich habe heute früh... Also muss ich nur zufügen, also die reinen Kosten des Films zu drehen waren 756.000, ja. Aber dann natürlich die ganze Postproduktion, Marketing, ja. Dann bist du irgendwo knapp unter einer Million angelangt. Ja. Den Film selbst hat man dann 756.000 gemacht. Und dann kommt ja bei so einem Film wahrscheinlich immer noch sehr viel gratis und freiwilliges Engagement aus allen Richtungen. Auch muss, weil sonst kannst du so viel Projekt machen. Ja. Da geht's ja rund um den Action-Tisch. Deshalb gibt's erstmal eine kleine Pause und diese lässt sich ganz wunderbar mit einem Stück Musik befüllen. Ausgewählt hierfür habe ich das Instrumental namens La Resa dei Conti aus der Feder von Ennio Morricone, interpretiert von Orgasmo Sonore, von denen wir später noch einen Appetizer zum neuesten Werk hören werden. We'll be right back. Ich muss gestehen, ich konnte heute früh oder wollte es auch gar nicht, den Film mit dem Pressescreener nicht ganz zum Ende gucken, weil ich mir dann auch für die Premiere was aufheben wollte. Bin auch noch kurz für einen Kollegen eingesprungen, der liegt mit einer Bindehautentzündung jetzt leider im Bett. Schön, okay, ja, der Arme. Dahin, wollte hier niemanden anstecken. Wie habt ihr das Geld zusammen tragen können? Wie gesagt, ich habe die Credits noch nicht gelesen. Gab es Filmförderung? Nein, ist nicht ein Euro Filmförderung drin und es ist halt überhaupt kein klassisches Produktionsmodell, wie man es kennt. Es ist halt, Investoren haben quasi uns gefunden. Also die haben den Kurzfilm gesehen, haben uns dann angeschrieben und gesagt, würden halt, also sehen in der Geschichte auch Potenzial für einen Langfilm und würden halt gerne ein Investment da machen und dann haben wir es aber direkt gesagt, wir machen das ohne die Filmförderung, weil es ist halt so eine Genreproduktion hat es halt immer schwer bei der Filmförderung und haben wir komplett frei finanziert, was uns natürlich auch alle Freiheiten gab. Jo. Ja. Aber das ist halt, glaube ich, so das ungewöhnlichste Finanzierungsmodell, was es in Deutschland bisher gab. Wir hatten einen Kurzfilm gesehen und ich kann mich noch erinnern, eine kleine Anekdote ist das Erste, was ich eigentlich die beiden Jungs gefragt habe, warum unseren Film Shocking Short, weil die kaufen sich jedes Jahr die Shocking Short DVD, die sind bis dato damals 11 gewesen, ja. Sind 110 Filme, dann habe ich ihn gefragt, das erste Wort, was man eigentlich nicht fragen sollte, aber man war neugierig, warum ausgerechnet unseren Film? Und da war die Antwort, der schaut nicht typisch deutsch aus. So, das war unsere Antwort und dann dachte man, ja, wir haben es eigentlich richtig gemacht, das passt schon. Also für unsere Ansprüche, weil wir halt das immer so machen wollen, ja, nicht so sehr deutsch ist natürlich, ja, kann man sehen, wie man will. Hat man das immer so schon beim Dreh im Hinterkopf? Ich will ihn größer vermarkten, er darf nicht deutsch aussehen, deswegen verlege ich die Handlung nach Amerika. Und weil es dann einfach leichter ist, den Handlung. Die Handlung ist jetzt nicht nach Amerika verlegt. Also, das ist im Prinzip, spielen wir in einem fiktiven Land. Westland heißt es. Westland oder Westland kann man sehen, wie man will. Das ist halt aus Europa. Die zahlen zum Beispiel mit Euro und dann fährt aber ein amerikanisches Auto da lang. Und ein Bimbel von einer amerikanischen Footballmannschaft habe ich gesehen. Ja, ja, das ist halt alles, das ist alles vermischt. Da könnte man sagen, das ist jetzt ein amerikanischer Film. Aber ist das ein Statement, dass es sowas für einen Genrefilm nicht wichtig ist? So ein bisschen auch eigentlich, dass das losgelöst. Genau, also erstmal ist das nicht wichtig, wo das spielt, auch wie es jetzt zeitlich eingeordnet ist. Also wir haben modernen Autos, wir haben alte Autos, das ist eigentlich für die Geschichte nicht wichtig. Und es ging aber jetzt gar nicht mal darum, so zu tun, als ob er in Amerika spielt, sondern eher um einen amerikanischen Look zu haben, weil es halt deutsche Genrefilme ist, beim deutschen Publikum einfach schwer haben. Und wir wollten halt einen Look kreieren, wenn man den Trailer sieht, dass halt man nicht sofort sagt, oh, ne, schon wieder so ein deutscher Film, gucke ich mir das gar nicht an, weil halt dann eine Menge Vorurteile da sind und... Genau, das wollte einfach nicht Gesamtkonzept, was können wir machen, damit er nicht typisch deutsch ausschaut, deswegen siehst du auch keine deutschen Polizeiautos, deswegen siehst du auch keinen deutschen Krankenwagen, wenn, dann hätte man amerikanisch oder einen anderen nehmen müssen vielleicht, aber dann haben sie gesagt, komm, dann machen wir gar nicht, weil so viel Geld haben wir gar nicht, also sind alles so Sachen, was uns Leute im Nachhinein gefragt haben, jetzt, eigentlich ja, warum ist jetzt da keine Polizei da oder warum ist jetzt da kein Krankenwagen zu der Szene da? Und dann haben wir gesagt, okay, erstmal das Budget und wir wollten keinen deutschen Krankenwagen im Bild haben. Das war einfach so ein Grund, wir wollen es nicht, diese typischen deutschen Sachen. An den Krankenwagen erkennst du halt sofort Deutschland und an der Polizei sowieso. Ja, genau, und dann hast du eigentlich schon gleich mal so ein Vorurteil weg. Also, für die normalen Genre-Gucker. Klar werden jetzt so viele Genre-Gucker in Deutschland, jetzt machen sie wieder Hollywood nach, Mensch, jetzt haben wir das jetzt, haben wir auch schon gehört, dass halt so ein Zwischending ist. Ja, die wussten jetzt nicht, was sie machen wollten. Ein amerikanischer Film, ein deutscher Film, weil die sprechen wie ein Edgar Wallace-Film, Englisch, aber die sprechen Deutsch. Aber ich sage immer, das muss eigentlich nichts dazu tun, weil wenn die Geschichte dich packt, dann ist egal, wo die spielt, wann die spielt. Und ich denke, dass der Film Leute packt. Ich sage mal, also jetzt immer gehört am Schluss, wo sie viele Kritiken hatten, das und das, aber die Zusammenfassung immer, ja, war aber ein spannender Film. Da haben sie aber alle gesagt, ja, das war er. Und das ist so halt wenigstens dann, also wir haben schon nicht alles falsch gemacht. Du hast jetzt Edgar Wallace erwähnt, das war jetzt auch meinem Kollegen direkt aufgefallen, der sagt, das ist so ein bisschen der Look, alles, was das Schauspielerische angeht, vielleicht ein Tick over, also jetzt nicht ganz biederer Realismus, was man ja im Genrefilm auch gar nicht so haben will. Was waren das konkrete Einflüsse, die euch da den Weg geleitet haben? Was gab es noch so? So ein bisschen Giallo, die Rose? Die Handschuhe. Also das ist, witzig. Also viele Journalisten sagen halt immer, ich sehe ganz viele Einflüsse davon, ich sehe ganz viele Einflüsse davon. Wir haben jetzt aber nicht bewusst gesagt, wir wollen jetzt Elemente da ausnehmen. Wir haben im Prinzip einfach wollten was kreieren, was wir selbst mögen. Ein Look, der uns gefällt. Ne? Und jetzt nicht versuchen, irgendwen zu zitieren oder zu, klar sind auch Zitate drin. Aber jetzt vom Designkonzept wollten wir halt schon ein eigenes Ding einfach kreieren. Aber das machen wir immer solche Zitate. Jeder, der unsere Filme kennt, auch Kurzfilme, wir zitieren auch immer, wie Back to the Future ist auch hier in Ready Science, der ist in jedem Film mit dabei. Ja. Also das ist so ein Ding, das ist unser Lieblingsfilm von uns drei, der Marc ist unser Kompagnon noch, wir sind Back to the Future Fans, wenn du in jedem Film, wenn du anguckst, ist irgendwo was mit Back to the Future drin, das bringst du gar nicht raus und das werden wir in Zukunft machen, ist egal, welcher Film das sein wird. Und klar, dass wir ein bisschen so die 80er Slasher-Movies da ein bisschen so revivalen wollen, auch vom Look, vom Farblook, das war natürlich schon so angedacht, dass man so ein bisschen so ein in Köln, so, wenn man sieht, so ein 50er-Jahre-Look hat, natürlich dann das Mikrofon, aber ich kenne keinen einzigen Film, der ein normales Mikrofon dahin stellt. Also nicht auch Hollywood-Produktionen stellen solche Mikros hin, weil sie einfach nur geil aussehen. Das war für uns, für mich oder auch als Kameramann immer so, es muss einfach nur gut aussehen. So wie der Till Schweiger das ja auch macht. Ja. Der lässt den Honig im Kopf hier jetzt nicht ein ICE durchs Bild fahren, sondern lässt ihn so einen alten Zug aus den 30er Jahren durchs Bild fahren. Schaut er einfach geil aus. Aber keiner fragt sich, warum fährt jetzt da kein ICE durchs Bild? Also es ist halt so, wir sagen immer, da muss der Look noch vor der Realität gehen, finde ich immer, weil es halt einfach... Ja, das muss einfach nur gut aussehen. Das fiel mir auch auf. Also ihr habt ja gesagt, ihr habt den Ort schon, also ihr habt das Ganze entortet, ihr habt es auch irgendwo entzeitlicht, also jedes Radio ist alles so 60er, 70er Jahre ja, und gleichzeitig hat aber trotzdem wieder ein Smartphone und man merkt, das Spiel könnte heute spielen. Ich fand es sehr lustig, dass ich meinen alten Plattenspieler bei euch im Film wiedergefunden habe. Ja, da dachte ich, der kommt mir noch bekannt vor, aber ich glaube, ich hatte einen Rode. Also das war euch... Das wolltet ihr genauso rausnehmen, diese Komponente, diese Einortbarkeit. In der genau. Das war einfach, wir wollten so offen sein wie von Jahren, weil das gibt es ja auch. Ist ja nicht so, dass es nicht gibt. Zum Beispiel, jeder sagt immer gerne, mit der ersten Einstellung kommt gerne mal diese 60er Jahre Ford Galaxy da reingefahren. Du, in Deutschland fahren solche Autos rum. Sogar in meiner Heimat fährt einer mit so einem Auto rum. Aber da wundern sich, ja, solche Autos fahren uns nicht da. Das ist doch jetzt amerikanisch, warum fährt jetzt kein Trabi auf Deutschland? Ja, komm, ich meine, oder ein Golf. Weißt du, jetzt lass mal ein Golf-Sichtbild fahren. Mann, wie ätzend das aussieht. Ja, ich meine, also wir geben schon immer sehr viel auf den Look, was Leute auch so kennen, was aus Amerika halt einfach so ist. Also es gibt ja auch hier in Zodiac und so und alles, die ganzen anderen Bekannten, oder auch was jetzt in der jetzigen Zeit spielt, da fahren oft solche Leute solche alten Autos und fahren jetzt keinen neuen Cayenne Porsche, den haben wir auch mit drin, wir haben ja alles drin. Aber das war so offen wie möglich, Handys, alte Radios, weil es ja so gibt. Nicht vielleicht bei jedem zu Hause, aber definitiv kann sich jeder daran erinnern, ja, meine Oma hatte das und ich habe sogar noch so einen alten Plattenspieler, wie du meintest. Also es ist so ein bisschen so ein Reminiszierung, ein bisschen hier so, ein bisschen die Filme so, 80er Jahre Slasher-Movie ist ja so typisch Nachtschlitzer. Ich meine, also wie gesagt, es ist nicht alles ernst gemeint, was den Film jetzt anbelangt. Wir haben jetzt keinen ernsthaften Thriller machen wollen, vor allem nicht in Deutschland, wo ich dann sage, ja, jetzt wie einen ernsthaften Thriller. Okay, das lassen wir mal bei den Amerikanern, dass man dann sowas wie Honeyball macht oder wie auch immer so ernsthafte. Das können die, glaube ich, denen kauft man es ab. Uns, wenn wir einen ernsthaften Thriller gemacht hätten, so einen richtig ernsthaften, dann würden sie uns wahrscheinlich noch mehr, die Kritiker, eine auf die Fresse hauen, auf Deutsch gesagt. Das ist aber auch immer schwer, weil dann fällt man ganz leicht ins unfreiwillig Komische, wenn es zu überspitzt ernst ist und dann... Genau. Deswegen diese Edgar Wallace. Ich denke, die haben dann damals auch immer sehr gut die Mischung gefunden zwischen Suspense und Spannung, aber halt trotzdem immer noch mit Augen zwinkern. Weiter geht's im bunten Reigen. Das nächste Stück ist Teil des Kurzfilmprojektes Non Bussare alla Porta del Diavolo, der Band Sospetto. Diese wurde Ende 2013 veröffentlicht und beschreibt den Konflikt zwischen zwei Hexen oder den Kampf zwischen weißer und schwarzer Magie. Ich habe mich für das Stück Nessuna Fuga, keine Flucht, entschieden, das auch gut zum Motto des Nachtschlitzers werden könnte, wie ich finde. We'll be right back. Wie kommt man jetzt an den vergrößerten Cast? Das ist ja eigentlich ein Schlaraffenland, ein auditives für alle Filmfans. Die meisten werden die Gesichter nicht kennen, wer jetzt nicht so viel deutsches Fernsehen guckt, aber die Stimme, die habe ich doch gehört, den kenne ich auch. Also es ist ja keine Unbekannte. Sind die alle von Charles akquiriert worden? Hat er da geholfen? Charles und Ronald Mitchell, der war ja auch relativ schnell irgendwie beim Hauptcast da mit dabei. Ja, weil den hatte ich ja bei meinem Abschlussfilm als Hauptdarsteller dabei. Ja. Da ich ja da schon da so weit drin war, wir schon so einen guten Ruf hatten, wir mussten nicht mal viel tun. Ja. Die waren alle scharf mit uns zu arbeiten, egal. Wir haben gesagt, wir haben angerufen, müssen mitmachen. Ja, bei euch Jungs mache ich auf alle Fälle mit. Also da haben alle, jeder, also da war das war ruckzuck zusammen, die Jungs. Und ein paar waren halt schon vorher mit dem Kurzfilm mit dabei. Und dann sind ein paar neue hinzugekommen. Und das Ganze wirkt halt auch eigentlich wie ein großes Hörspiel mit Sehkomponente dann zusätzlich. Ja, das war mein Konzept von meinem Abschlussfilm, was ich abgegeben habe bei der Filmförderung. Wie kann ich einen deutschen Film amerikanischer wirken lassen? Und ich dachte, okay, ich schreibe jetzt ein englisches Drehbuch, lass Synchronsprecher das Englisch reden und dann sich synchronisieren. So wirkt der Film amerikanischer. Und so sind wir auf den Trichter gekommen. Am liebsten würden wir nur noch so drehen, in Anführungsstrichen. Also für mich wird es immer so sein, dass ich die Leute mit reinnehme, weil erstens mal sind sie verdammt gute Schauspieler, was ja die wenigsten wissen. Ja, das heißt, sie sind Synchronsprecher, ne? Sie sind Synchronschauspieler. Ja, und also auf alle Fälle, die waren halt, wie gesagt, bei Kurzfilmen mit dabei und das war dann ruckzuck, dass man die alle Leute hatten, Wolfgang Pampel, der ist dann wieder Ronald Mischke hinzugekommen, die Herzenfortstimme, der hat dann gesagt, ja, der hat seit Ewigkeit nichts mehr gemacht vor der Kamera. Aber das, was wir halt gemacht haben vorher, hat immer jeden davon überzeugt, mit den Jungs müssen wir arbeiten. Die machen gute Sachen, die sind, schauen immer gut aus. Das wollen wir als erste Mensch alle sagen, schauen richtig gut aus. Und das, ja, und das würden wir auch gerne im nächsten Film. Da können wir nie mehr jede Rolle mit einem Synchronschauspieler besetzen. Aber ich denke mal, hin und wieder werden wir das beibehalten. Was wir halt aber auch schon gemacht haben, ist, wir haben jetzt nicht gesagt, wir möchten jetzt zum Beispiel Wolfgang Pampel, Harrison Ford stimmen. Haben wir nicht gesagt, wir möchten für die Rolle Gunnar, die er spielt, hätten wir gerne die Stimme von Harrison Ford. Also sind wir nicht reingegangen. Wir haben schon geguckt, also erst der Schauspieler an sich. Ne? Also das so haben wir ausgewählt. Ne? Also wirklich schon nach den Schauspielern ausgewählt. Mit dem Bonus halt, dass sie dann aber auch solche Stimmen haben. Ja. Ist es denn produktionstechnisch für mich als Laien einfacher, wenn ich jetzt den Film nur auf Englisch drehe und dann mit diesen Synchronassen sie sich wieder auf Deutsch synchronisieren lasse? Oder eigentlich, wenn man es zweisprachig gleich filmt für die internationale Auswertung in Deutschland und in Amerika? Da frage ich jetzt die Regisseure. Also kurz mal, also der ist jetzt nicht auf Englisch gedreht, das war jetzt ein anderer Film. Genau, das war mein Abschlussfilm, den habe ich in Englisch gedreht. Ja, ja. Der wollte sagen, sie ist auf Deutsch gedreht, das Ganze mal gedreht. Also auf Deutsch. Und er lässt sich trotzdem verkaufen ins Ausland, man sagt ja immer Amerika. Amerika ist schwierig. Amerika, Kanada. Weil sie nicht gewohnt sind. Genau, also die gucken halt Anspruchs-Arthouse-Filme, das gucken sie halt mit Untertiteln. Sowas würden sie halt nicht mit Untertiteln gucken und synchronisiert halt, kennt sie halt nicht, das ist für die halt fremd. Gibt es, ne? Aber sonst, so gerade asiatischer Raum und sowas, wo halt synchronisiert wird. Ostblock und so, da ist er schon, da ist er verkauft worden, sogar wir wissen. Wir werden ja auch leider nicht in alles involviert. Aber da wissen wir es halt so. In asiatischen Ländern, aber so typisch die englisch sprechenden Länder, hast du halt ein bisschen Probleme. Wäre das trotzdem ein Traum und ein Ziel, ein Remake vom eigenen Film zu machen? Weil das ist ja dann immer so die Notlösung. Das ist jetzt ein Remake. Ja. An Stoff interessiert sind. Wir haben doch schon mal drüber nachgedacht, jetzt vom Kurzfilm zum ersten Langfilm und dann noch ein Remake. Sehr gerne, aber ich würde auch zwischen jetzt erstmal wieder gerne was anderes machen, bevor wir jetzt gleich ein drittes Mal nochmal die gleiche Story verfilmen. Aber allgemein sehr gerne. Ja, also ich sage, ich würde auch gerne so einen zweiten Teil drehen, aber ich glaube, dazu wird es nicht mehr kommen, weil eigentlich die Geschichte für den zweiten Teil hat man schon. Eigentlich wäre es jetzt erstmal richtig losgegangen für Genre-Fans, weil viele sagen immer, ja, der ist ja gar nicht wirklich brutal. Ich sage, ja du, das muss man vorstellen, der Film geht über einen Radiomoderator, der muss es verhindern. Der sitzt 70% an seinem Stuhl, was soll er denn machen? Also das war die Grundbedingung. Ja? Und was soll der Nachschlitzen machen? Soll er rumfahren von einem Haus zum nächsten und abmuchsen werden? Also Ding? Ja. Das ist dann auch bloß so, dass halt jemand abgemuchst wird. Weißt du? Aber da haben wir gesagt, der zweite Teil, der will jetzt interessant werden. Weil der will nahtlos übergehen, das ist so gemacht, dass er nahtlos weitergeht. Da will jetzt dann der Nachschlitzer richtig loslegen. Weil jetzt kann er auch, weil jetzt bist du nicht mehr gebunden an Mikrofon, an Radiostation. Es kann sich frei und da hat man schon, da werden 7, 8 Leute schön... wäre es abgegangen, gleich am Anfang. Und, aber es ist leider nicht mehr dazu gekommen, gehe ich mal davon aus. Naja, es muss ja nicht immer fließen. The less you see, the more you get. Das ist ja manchmal auch eine ganz, ja, ganz genau. Gute Devise. Bevor Lunen zum letzten Schwung Fragen ausholt, lege ich nochmals Orgasmo Sonora auf. Diesmal mit einem neuen Stück aus dem gerade veröffentlichten Doppelalbum Revisiting Obscure Library Music. Wir hören daraus eine neu gestaltete Fassung des Stückes Tempo Suspesso von Bruno Nicolai aus dem gleichnamigen Werk von 1975. Film zu etablieren, stört, dass manchmal dann die Handlung sehr hinten runterfällt. Ich nenne jetzt mal keine Beispiele, aber da wird dann sehr viel in Effekte investiert, auch in Darsteller, aber irgendwie hat man dann so das Gefühl, ein Drehbuch wurde nebenbei geschrieben, bei euch jetzt definitiv nicht, aber es gab so ein paar Beispiele in den letzten Jahren. Wie findet ihr deswegen allgemein so eine Veranstaltung, die Genre-Nale als Paralleluniversum zur großen? Ja, Berlinale. Das ist halt eines der wenigen Plattformen, die es im Deutschen gibt für solche Filme. Es gibt, wir hatten ja auch zum Beispiel, als wir jetzt den Kurzfilm oder jetzt auch den langen Film auf Festivals eingereicht haben, wir sind in Amerika auf unheimlich vielen Festivals gelaufen. In Deutschland ist die Journale das erste. Mir fällt es die Filmfestival jetzt im Sommer noch. Zeitlich nicht geschafft sonst. Das war es, aber das ist nicht so, weil wir jetzt nicht genommen wurden in Deutschland, sondern es gab gar nichts, wo man einreichen kann. Also wo man mit so einem Genre einreichen kann. Das heißt, es gibt in Deutschland halt keine Festivalkultur im Genrebereich. Und deswegen großartig, was Paul Annex und Slatnik da jetzt aufgebaut haben in den letzten 3 Jahren. Es ist auch so schnell gewachsen. Es zeigt natürlich auch, dass es gibt Filmemacher, die das machen wollen. Und es gibt Zuschauer. Und es gibt Zuschauer. Die Kinos sind halt voll. Und es vielleicht ist das ein Anstoß, diese Journale, dass sich in Deutschland was entwickelt. Und wir hoffen, dass wir da ein bisschen auch mit dazu beitragen. Genau, jetzt sind wir Gründungsmitglieder. Wir setzen den Gründungsstein mit unserem Film. Ja. Das vielleicht, ich sag mal so, wie ich glaube, dass in 5 Jahren diese Journal richtig, richtig groß sein wird. Ja. Also richtig groß. Da werden sie weltweit einreichen. Auch, ich traue mir sogar wetten, dass in 5 Jahren sogar irgendwelche Amerika-Produktionen, richtig 90 Millionen, richtig, also jetzt nicht nur so 100.000 Dollar-Filme, sondern also so 1-2 Millionen Dollar-Filme. Bestimmt auf der Scheune einreichen, weil es, ich bin ja, davon bin ich überzeugt, dass es werden wird. Da muss es, glaube ich, auch noch eine internationale Kategorie geben. Weil genau, momentan ist komplett deutsch, ja. Aber nicht kommt, das geht ja so. Da sollte man nicht stur sein und sich allen Guten öffnen. Denkt ihr, oder gäbe es überhaupt irgendeine Kategorie bei größeren Festivals, wo man mit dem Gedanken spielt, jetzt diesen Art von Film einzureichen, oder verwirft man das gleich, dass man sagt, der Block bei der Berlinale, das könnte passen, wir versuchen es, oder lässt man es? Ich glaube, dieses Jahr gibt es tatsächlich die Berlinale öffnet sich schon ein bisschen mehr, vielleicht haben sie auch Angst wegen der Genre, dass sie nicht zu groß wird. Ich glaube auch, dass die Angst haben, vor der Scheune, dass sie zu groß wird und dass sie das verpassen, weil ich glaube, letztes Jahr war es dann, hat es ja so eine Kategorie gegeben, ein bisschen so, da wurde dann auch so ein Stein. Genau, mit einem Movie Schiene war Axel Stein mit seinem Tape 13 oder das war. Ja. So ein Found-Footage-Thriller. Also die machen das schon. Ich glaube, die haben schon Angst davor, dass die Scheune so groß wird, dass die. Wir haben Schreiber, Fantasy, Science Fiction, Horror, Thriller, dass die dann irgendwie wirklich groß werden, Angst haben dann davor. Wenn man im Wettbewerb Angst hat, dann ist doch meistens die logische Konsequenz die Einverleibung. Das kleiner dann, oder? Wollen wir das hoffen, wäre das ein guter Schritt, dass die Genrenale irgendwann mal ein Berlinale Bestandteil für den Genrefilm ist, oder sollte man doch lieber unabhängig bleiben? Man sollte unabhängig bleiben. Und also ich finde es schon gut, dass es zur gleichen Zeit passiert, weil natürlich halt alle Filmschaffenden Deutschlands hier sind und halt auch große Presseaufmerksamkeit allgemein für das Thema Film zu der Zeit herrscht. Also dass es da so eine Koexistenz gibt, finde ich super, aber zusammenlegen sollte man das meines Erachtens nicht. Sonst haben wir wieder nur die bei der Berlinale was zum Sagen. Ja. Und die nehmen dann wieder ganz andere Art von Filmen, wie die Jungs jetzt hier nehmen. Ja. Und diese Jury, da würde wieder komplett, das würde dann wieder so Arthouse-Thriller werden, oder Arthouse-Horror oder wie auch immer. Und deswegen ist es gut, die sollen, ich hoffe, die, auch wenn sie mal Geld geboten bekommen, ich hoffe, sie können davon absehen, dass sie das Geld nicht nehmen, damit sie sich da einverleiben in die Berlinale. Also ich hoffe, die bleiben separat. Gut, was steht bei euch jetzt kommend an? Also ihr wollt erstmal was anderes machen, reicht ja immer nach 3, 4 Jahren, 5 Jahren dann quasi fast ein Projekt durchgehend. Romantic Comedy kommt tatsächlich als nächstes. Ja. Also mehr Comedy wie Romantic, aber das ist jetzt unser nächstes. Also ich denke mal, in den nächsten 2 Monaten wird sich entscheiden, ob das dann weitergeht mit dem Projekt. Und wenn wir Glück haben, vielleicht, dass wir spätestens Anfang nächsten Jahres drehen können. Es dauert immer, bis die Finanzierung dann durch ist, aber sind gerade beim Kino und beim Kinoverleih dran. Ja. Und die sind interessiert und wir haben einen ganz guten Cast schon, also einen deutschen Cast. Das sind eigentlich unsere Zugpferde, dass man überhaupt die Komödie zum Rollen bringt. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, dass es den Jungs und Mädels beim Kinoverleih gefällt und dann werden wir mal eine Komödie machen. Also ich denke, das werden wir auch hinbringen. Ihr betont das Wir, ist das jetzt so für alle Zukunft in Stein gemeißelt, diese Kooperation zusammenarbeiten? Wir haben einzelne Projekte, die wir zusammen machen wollen. Genau. Und dann hat jeder halt auch noch so seine eigenen Sachen. Aber wir wären ja doof, wenn wir jetzt sagen würden, jetzt haben wir den Film zusammen rauslaufen, wenn wir jetzt getrennte Wege gehen würden. Ja. Und wir sind ja, was Marco vorhin auch schon meinte, ein Dreier-Team. Ja. Marc Steinecke, der halt die komplette Post-Production bei uns macht, der einen Riesenanteil daran hat, dass es so aussieht, wie es aussieht, Color Grading und alles. Ja. Nein, wir werden schon zu dritt erstmal weiterarbeiten. Also wir haben zwei Projekte, wo wir wissen, wir machen zusammen. Ja. Wenn jetzt was anderes noch kommt für ihn oder für mich, dann müssen wir jetzt mal gucken, ob wir es überhaupt in den Plan reinbringen, ob es halt funktioniert. Weil die Sachen gehen natürlich dann jetzt erst einmal dann vor. Ja. Gut, also ihr seid nicht auf Genre, wo man jetzt nicht unbedingt die Komödie mit reinzählt, obwohl es ja eh blöd ist, weil jedes Genre ist ja... Genau, also da möchte ich mich auch gleich festlegen. Und also gerne irgendwann mal wieder einen Film, aber da haben wir auch mal drüber schon gesagt, vielleicht sollte man nicht jetzt direkt wieder so einen Film machen, weil du halt schnell in der Schublade bist. Und gerade in Deutschland sind sie sehr schnell mit solchen Schubladen. Das sagen ja jetzt, die machen doch nur solche Horror-Thriller, können die überhaupt Komödie? Ja, vor allem, wir wollen halt eine Vielfältigkeit zeigen, das haben wir beim Kurzfilm schon gezeigt. Bei Kurzfilm, da gibt es ein Weihnachtstrauma. Ja. Dann gibt es jetzt welche, der spiellose Fantasy, Science Fiction. Also es ist alles ein bisschen, dass man halt sieht, oder dieser mein Abschlussfilm ist ein Krimi, ist ein Hitchcock-Hommage, ist ein Krimi, nicht mal ein Thriller, ist ein Krimi. Also wie gesagt, wir wollen offen bleiben, dass die halt sehen, okay, wir können sie nur an Typen rumrennen lassen und irgendwelche Frauen abschlachten. Also, weil bei uns geht es schon ein bisschen auch auf Story, da legen wir auch sehr viel Wert drauf. Und einmal, wir haben jetzt mal Bock auf eine Komödie und dann haben wir noch ein schönes Jugend-, also Kinderdrama, Kinderabenteuer. Ja. Das ist dann so auch noch so ein Projekt, was dann vielleicht dieses Jahr hoffentlich irgendwo mal weitergeht. Und ja, wenn was anderes mal reinkommen sollte, mal so eine, schön wäre, wenn wir mal eine Auftragsarbeit bekommen würden. Ja. Also dass wir nicht immer selbst die ganze Vorleistung bringen müssen, sondern dass mal ein Produzent kommt, Mensch Jungs, habt eure Sachen gesehen, ich habe hier so ein ähnliches Buch, wollt ihr das machen? Und dann würden wir sogar wieder Genre machen. Also, genau. Das geht jetzt halt nur auf entwickelte Projekte. Wenn jetzt jemand kommt, zum Beispiel ein Produzent, sieht jetzt Radio Silence mit Faders und hat halt ein Genrebuch auf dem Tisch, sagt, würde gerne, dass ihr das macht, dann klar. Genau. Aber dass man jetzt selbst wieder drei Jahre in so einem Projekt, wenn man das wirklich mit Drehbuch entwickelt, dauert es halt einfach so lange. Dann jetzt lieber da erstmal was anderes machen. Gut, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Ihr habt wahrscheinlich heute noch eine Menge Verpflichtung. Guckt ihr auch viel noch am Wettbewerb oder bleibt da vielleicht gar nicht so viel Zeit? Also heute zumindest bleibt da keine Zeit. Ja, heute nicht. Also ich gehe jetzt noch schnell in meinen Kurzfilm-Blog da rein und dann kommt das nächste Interview schon und dann heute Abend hier um 19:30 schon hier sein, da haben wir auch noch ein Interview. Also heute werde ich nicht mit dem Film gucken. Premierenparty heute Abend noch. Genau, das ist auch noch. Genau. Das wird noch, auch noch lang gehen. Also, und morgen geht es auch schon wieder um 11 Uhr, glaube ich, dann los, der nächste Block. Ja. Aber ich denke mal, morgen Abend zur Abschlussfeier oder zur Preisverleihung. Ich meine, wir werden jetzt keinen Preis bekommen. Ja, aber der Konkurrenz. Ich glaube, es ist reiner Kurzfilmpreis, glaube ich. Genau, Kurzfilmpreis. Schauen wir mal. Gut, bei uns haben immer die Gäste das letzte Wort. Was gibt's von eurer Seite noch zu sagen an das Publikum, an die Hörer, Freunde des Genrefilms? Nicht nur an die Freunde des Genrefilms, sondern an alle Freunde des Films, dass sie deutschen Genrefilm nicht immer gleich vorverurteilen sollen. Gebt dem Ganzen mal eine Chance. Die DVD kommt am 27.02. raus. Würde mich freuen, wenn ihr sie schaut. Und ich freue mich auch immer über Feedback. Ja, Feedback auf unsere Facebook-Seite. Ja. Ob Ihnen der Film gefallen hat oder ob Ihnen nicht gefallen hat. Ja. Ihr habt es gehört. Und damit schließen wir das Interview. Danke. Ja, an euch. Ja, bei danke viel Spaß noch heute. Ja, danke. Tschüss. Dir. Ich hoffe, ihr habt alle fleißig und aufmerksam dem Interview gelauscht und wohlwissend die Gewinnspielfrage beantwortet. Diese sendet ihr am besten an unsere E-Mail deep-red-radio@gmail.com. oder per PM bei Facebook. So, und während ich den zweiten Interview-Blog mit den Nachtschlitzer und Doc Rock in die Warteschleife lege, bekommt ihr ein weiteres Mal etwas aus dem Hause Soltan zu hören. Ich lasse euch nun folgend am Final Black Iron Prison der First Stage Soltan in einer gekürzten zweiteiligen Radio-Edit teilhaben. Das eigentliche Stück geht gut 14,5 Minuten und würde schlicht den Rahmen sprengen. Wer dennoch das ganze Stück hören möchte, darf sich gerne bei cineploid.com das Debüt ordern. Zu empfehlen wäre hierbei die Vinyl-Version. So, ich muss kurz das Setting beschreiben. Ich sitze hier weit ab von vielen fremden Menschen gegenüber vom Nachtschlitzer. Fühle mich ein bisschen unsicher, aber zum Glück ist ja auch noch Doc Rock bei. Der wird mich hoffentlich retten. Es geht also weiter mit der Interviewberichterstattung zu Radio Silence. Und erstmal herzlich willkommen euch beiden. Hallo. Markus Knüffgen und Charles Rettinghaus. Und vielen Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt, während der ganz vielen tollen Kurzfilme hier auf der dritten Genre-Nale uns Frage und Antwort zu stehen. Fangen wir doch gleich mal an. On Air war mal ein 15-minütiger Kurzfilm. Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit Marco und Carsten? Soll ich anfangen? Fang doch an, mein Lieber. Also ich kannte Carsten und Marco von einem anderen Kurzfilm, der so eine, ich würde sagen, Bang-Bang-artige Robot-Kurzfilmkomödie war. Den hatten wir, ich glaube, das ist jetzt 7 Jahre her, vor 7 Jahren gedreht. Und irgendwann erzählten sie mir von dem Projekt On Air und sagten mir, dass sie sowas vorhaben, was so in die Richtung Horror-Thriller geht und dass sie den eigentlich auch nur produzieren wollen, machen wollen, für einen Wettbewerb, der sich Shocking Shorts nennt und in München stattfindet, einmal im Jahr, immer während der Münchner Filmfestspiele. Und das Verrückte ist, wir haben den Film gemacht und der hat dann tatsächlich da auch den ersten Preis gewonnen, den Shocking Shorts Preis. Das ist schön, wenn es so läuft, oder? Das war echt ein reibungsloser Lauf, war das. Bei mir war es also ähnlich. Ich habe die Jungs Marco kennengelernt, der mich irgendwann angeschrieben hat, weil er Fan meiner Stimme war und auch, glaube ich, immer noch ist, hoffe ich. Und meinte eben, ja, ich habe mal einen Film, Marco ist ja Bayer, ist ja, ich habe da einen Film und dann würde er gerne dich da haben. Und du kommst da 60% aus dem Off und da bist du nur mal kurz zu sehen sein. Du, also das kenne ich ja vom Synchron, ich möchte, wenn ich schon spiele, auch zu sehen sein. Na, ist ein ganz tolles Buch. Dann hat er mir das geschickt und tatsächlich, ich fand das echt ein gutes Buch. Und dann hörte ich, und ohne zu schleimen, sage ich das immer wieder, dass der Markus Knüffgen den Gegenpart spielt. Wir kannten uns bis dato nicht. Und ich sage, ey, das mache ich, weil ich bin ein Fan von Markus gewesen, immer schon. Ich fand das ganz cool, was er macht. Und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass es zustande gekommen ist. Und so haben wir das gemacht und haben ja auch in Amerika massig Preise abgerissen. Und wir beide auch als Best Supporting, eher als Best Actor, ich bin nur Supporting Actor. Und wir haben auch wirklich so Hollywood-Größen, Ed Harris und Jean Reno, dann tatsächlich auch Preise eingeheimst, was uns natürlich sehr gefreut hat. Und da waren wir ganz, ganz happy, dass der Film solche Wellen schlägt. Ja. Du sagst, dass ihr wart schon weit unterwegs, dass heute ist so die inoffizielle, nicht die Deutschlandpremiere, aber die Premiere kurz vor der Veröffentlichung von der DVD. Also er hat es auch wirklich in den Heimkinomarkt geschafft, was ja nicht vielen Genreproduktionen gelingt. Es ist schon eine Zeit vergangen. Wieso bringt man so einen Film aus eurer Sicht erstmal ins Ausland, bevor man hier für den heimischen Markt auswertet? Ist das das traurige Schicksal des deutschen Genrefilms? Also ich sag mal, nein, also ich denke tatsächlich, dass der richtig extreme, nenne ich es jetzt einfach mal, Genrefilm in Deutschland, also sowas wie ein Horror-Thriller oder wie ein Monsterfilm, also wenn es nicht nur Krimi ist, der hat es echt schwer. So ein Beispiel wäre, den habe ich lustigerweise nämlich erst vor 2 Tagen gesehen, Stereo habe ich mir angeguckt, der auch so ein Genrefilm ist, ein Thriller ist, mit Jürgen Vogel und Moritz Bleibtreu. Und das sind ja so wirklich so, kann man ja so sagen, fast die beiden Top-Schauspieler Deutschlands. Sowohl von der Bekanntheit, aber auch von, dass es wirklich sehr gute Schauspieler sind, die auch von der Kritik anerkannt sind. Und dann könnte man sich überlegen, dass das Feuilleton sowas abfeiert und dass sowas dann darüber hinaus einfach ein Erfolg wird. Aber der kann jetzt nicht genau sagen, wie viel Zuschauer der hatte, aber es war eben im Verhältnis dann doch kein wirklicher. Das war nicht wirklich gut, 300.000 so, glaube ich. Ja. Das ist ja nun nicht, also das so ist ja echt sogar ganz okay, ja, aber den Jungs fällt es eben schwer. Jungs für diese Kategorie war es natürlich kein Hit. Genau. Leider, ich fand den Film auch großartig, was die beiden gemacht haben. Und ich weiß zum Beispiel, es gibt auch einen Film von Wotan, Wölke Mehring, auch so ein Serial-Killer-Ding. Und ich weiß zum Beispiel, der ist auch im Ausland unheimlich gut gelaufen, auf Festivals Preise eingeheimst und in Deutschland, hilf mir mal, wie heißt der denn noch? Das weiß ich nicht mehr. Das ist richtig, glaube ich, spielt so eine Provinz. Ich gucke mir Filme von Kollegen an, deswegen weiß ich das nicht. Verdammt nochmal. Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst, aber ich komme auch nicht drauf. Genau, ich komme noch später drauf. Und das war auch so ein Ding, wo ich gedacht habe, boah, ey, der ist ja richtig gut. Und das Ding, ja, hat einfach in Deutschland nicht gezündet. Und ich glaube, da ist dann der Weg übers Ausland dann der erste Schritt, den man höchstwahrscheinlich geht, wir haben ja auch unsere Premiere vor zwei Jahren in Los Angeles gehabt. Da waren wir auf so einem Horrorfest, hieß das, in so einem internationalen Horrorfilmfestival eingeladen. Und das ist dann schon schräg, dass das dann erst in Amerika in Anführungsstrichen für Interesse sorgt, so ein Film, und in Deutschland sich erstmal keiner wirklich interessiert. Und dann ja die große Angst auch, glaube ich, immer von den Verleihern ist, ja, die müssen was finanzieren, die müssen halt erstmal in die Vorlage gehen, und das traut sich dann erstmal. Wo ich auch glaube, dass unser Film, sage ich jetzt mal, ich finde ja, ich mache ja auch viel Synchronen und synchronisiere auch viele Filme aus Amerika, und unser Film hat einfach auch einen sehr amerikanischen Look von dem, was die mit der Kamera, mit dem Licht gemacht haben, muss man ganz einfach mal sagen, ist das auch nicht typisch deutsch. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir in Amerika so viele Preise bekommen haben auf den Festivals, weil das Geheimnis an dieser Sache war, dass wir alle nicht Englisch sprachen, sondern Deutsch. Wenn wir jetzt Englisch gesprochen hätten, das war ja auch meine Überlegung, auf Englisch diesen Film zu machen, dann wäre ich zwar rausgeflogen, weil mein Englisch nicht so ist, dass ich das hätte machen können mit diesem Monologen. Deswegen bin ich froh, dass es auf Deutsch gedreht worden ist. Und ich glaube, die Amis haben das anerkannt und sagen, hey, wow, die machen echt coolen Look, cool, sieht sehr amerikanisch aus, so wie bei uns, aber die sprechen alle Deutsch. Und ich glaube, deswegen haben wir auch da diesen Erfolg gehabt, ja. Und Exotenbonus. Genau, Exotenbonus. Obwohl man ja allgemein sagt, dass die für die breite Masse in Amerika nicht so auf synchronisierte Filme steht. Ja, war nicht synchronisiert. Deswegen eine Auswertung in einem Kino kaum möglich wäre. Das hat auch der Marco und der Carsten gemeint. Da ist man in anderen Märkten schon wesentlich offener, wo sowieso man gewohnt ist zu synchronisieren. Vielleicht drehen sie irgendwann mal ein Remake der eigenen Filme. Aber erstmal wollen sie eine kleine Pause machen. Gleich geht's weiter mit Charles Rettinghaus und Markus Knüffgen. Doch davor bringe ich euch noch den ausstehenden zweiten Teil des Sultan Finals. Zu den Festival-Dilemma ist es so, dass es ja viele internationale Horror-Genre-Film-Festivals gibt, aber in Deutschland kann man die so fast an einer Hand abzählen. Da hat man jetzt hier die Genre-Nale, ein bisschen Sinistrange, da bist du ja auch kein Unbekannter, hast in Kurzfilmen mitgewirkt, hast moderiert beim ersten Mal. Da haben wir uns kennengelernt, ohne dass du mich bemerkt hast, das ist aber gar nicht schlimm. Nein, genau. Snowdance soll ich dich von einem Kollegen ansprechen, auf dem bist du. Planet USA ist auch ein. Ich bin überall mit rutschigen rein. Der Kollege hat gemeint, eine sehr trashlastige, aber auch sehr lustige Independent-Geschichte. Und du machst auch in Zukunft, du hast jetzt gerade wieder auch in dem Film von Marco die Wächter der Spieluhr, eine kleine Cameo, hat gemeint, er will dich auf die Cameo-Seite schon lange. Er will dich immer besetzen, so als Running, nicht Gag, aber Running Gag ist gut. Ja, ich freue mich. Ist das nur für dich ein Trend oder ist es allgemein, dass es ein bisschen besser wird? Wird das Publikum aufgeschlossener, der Markt in Deutschland, oder sind wir noch erst ganz am Anfang mit so Projekten wie Genre Nale um den Weg zu ebnen, hin zu ein bisschen mehr Unterhaltung, nicht geistfrei, aber vielleicht nicht immer ganz so verkopft, wie wir es gewöhnt sind vom deutschen geförderten Kino. Also ich glaube, dass es immer mehr auch dahin geht, weil auch die, sag mal, die jungen Leute, das merken wir auch beim Drehen, beim Film mit jungen, die sind ja auch ganz anders, was das Kino angeht, auch offener. Und ich meine, Commercial gibt es ja genug, ja. Und gerade sowas, was hier und deutsches Kino, und wenn man mal denkt, vor 60, 70 Jahren war das deutsche Kino war ja ganz groß, ja. Und dank Til Schweiger, da sind wir fast einer Meinung, sage ich jetzt mal, ich mag das auch gerade Honig im Kopf, habe ich auch gesehen, sogar dreimal, weil ich den ganz großartig fand, kommt ja der deutsche Film auch wieder gerade in den Schwung. Das ist nun was anderes, das ist nicht wie unser Spartending, aber auch da, dieses Jahr habe ich 1, 2, 3 Spartenkinos, einen Horrorfilm, einen Zombiefilm und noch einen Horrorfilm. Das ist ja schon fast amerikanisches Niveau, weil das ist zwar jetzt mal 20 Jahre später, aber man merkt, die Jungs, die das machen heute, die Jugend, die jungen Regisseure, die jungen Kameramänner, die haben auch eine ganz andere Sicht, die nehmen das ganz anders auf, weil die mit amerikanischem Fernsehen aufgewachsen sind und amerikanischem Kino. Ist es eben nicht so, sage ich jetzt mal, ohne das jetzt, gibt es ja auch tolle Sachen mal mit dem ZDF oder ARD, aber es sieht ja auch oft sehr steril aus. Und das ist eben, finde ich, in der letzten Zeit dann nicht mehr so, oder? Ja, schon viel Wahres dran, was du da gerade sagst. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob. Ich glaube, es war, also ich bin jetzt ja auch schon nicht der Jüngste, ich bin ja auch bei 49. Also das heißt, ich bin auch vor 30 Jahren sozialisiert worden vom amerikanischen Mainstream-Kino. Und ich glaube, da waren auch schon immer solche Ansätze, dass man versucht, in Deutschland Genre zu machen. Und witzigerweise habe ich sogar manchmal, also als die Privatsender so anfingen oder so, da war dann auch mal, es gab mal sowas wie das Ungeheuer im Bodensee oder sowas. Ich weiß nicht, ob der Titel jetzt stimmt, aber man hat auch so versucht. Das war nicht ganz so alt, glaube ich. Genau. Da gab es schon CGI. Man hat schon dann auch so über die Filmakademie in Ludwigsburg, die ja auch so einen Zweig hatte, der sich, glaube ich, mit Animation oder mit digitalen Effekten und solchen computergenerierten Geschichten sehr irgendwie auseinandergesetzt hat oder da Möglichkeiten gab, das da zu lernen und umzusetzen. Ich glaube, der Trend ist immer wieder da, aber ich glaube, der hat sich noch nicht so richtig, weil einfach noch nicht, das ist es auch, weil wir sind ein Land von 80 Millionen, also auch relativ viele Menschen, aber trotzdem so ein Markt wie Amerika, glaube ich, 270 Millionen Menschen leben oder da noch weltweit eben immer, was du vorhin zur Sprache sagst, kann man das weltweit irgendwie rausschicken in die Welt. Mit ihren tollen Serien ja auch, die auch eigentlich ja schlussendlich ganz nur 2 Millionen Zuschauer in dem Sinne auf dem Kabelsender haben, aber weil sie wissen, die können das auf DVD die ganze Welt feiern oder auf anderen, Sky übernimmt das in Deutschland, bla bla bla, der sendet das hier, dann haben sie schlussendlich dann plötzlich doch sowas wie, ja, sag ich jetzt mal, 40, 50 Millionen Viewer und Zuschauer und dann lohnt sich das natürlich für die Leute und dann wird das produziert und dann ist halt der deutsche Markt dann schlussendlich doch was sehr Kleines. Und dann fällt es den Leuten eben schwer. Und dann bleibt es trotz alledem immer, glaube ich, an wirklich enthusiastischen Leuten hängen, die so sagen, komm, wir haben nicht das größte Budget. Ich sag mal, unser Film hatte ja auch kein, also danke an unsere Produzenten. Ich muss auch mal sagen, danke an Polster auch. Genau. Und Polster, der uns ja wirklich das ermöglicht hat, Polster und Pol, diesen Film zu drehen. Absolut. Ne? Und das ist ja auch ein Geschenk gewesen. Betreiben die drei, muss man ja sagen, jetzt Produktdiversifizierung noch ein bisschen, ihre Anlagen zu streuen, weil bisher sind sie ja eher bekannt als für Senioren, um die in die Welt hinauszufahren. Das ist, glaube ich, ihr Hauptgeschäft nach wie vor. Und dadurch konnten sie sich ja auch nur leisten, diesen Film zu produzieren, weil sie damit ja scheinbar dann doch ganz gutes Geld verdienen. Und sind beide Cineasten, so ist es ja überhaupt dazu gekommen, das weißt du ja sicherlich schon, und haben dann eben so gesagt, hey, wir geben jetzt mal eine Summe da rein, wir finden das gut, was ihr da macht, Jungs, die beiden, Carsten und Marco Riedel. Und so haben die uns da einfach das Geschenk gemacht, uns Schauspielern auch, diese Rollen spielen zu dürfen in einem langen Film. Und das ist ja auch, sag ich mal, einmalig. Das ist ja, das findet man ja nicht. Also das ist ja nicht einfach, dass jetzt sagt, oh, ich bin auch mal da und das, das. Das ist einfach mal, muss man ganz klar sagen, ohne die wäre es gar nicht gegangen. Und wir sind sehr froh und sehr stolz darauf, dass es dann heute auch zu dieser Premiere bei der Genre-Nale kommt und dann eben 2 Wochen auch diese DVD-Veröffentlichung und Video-Demand und was nicht alles dazu kommt, Blu-ray. Deswegen ist das für uns was ganz Tolles. Deswegen auch der Dreh in Leipzig, was ich übrigens nicht erkannt habe, auch als ehemaliger Leipziger. Aber Marco und Carsten haben ja auch schon betont, dass sie sowohl die örtliche als auch die zeitliche Komponente komplett rausgenommen haben, um das Ding halt nicht im Vakuum spielen zu lassen, aber um sich davon letztendlich zu befreien. Ist das dann letztendlich auch der Weg? Sie haben gesagt, wir wollten tunlichst keinen deutschen Krankenwagen oder kein deutsches Polizeiauto drin haben, weil leider das Publikum noch abgeschreckt ist. Und dann versucht lieber mit den positiven Sachen, die man so vom Hören kennt, auch nicht aus deutschen Filmen, sondern mit ganz vielen Synchronsprechern, deinen Kollegen, wo man ja an einer Rauschüberflutung an bekannten Stimmen und man weiß immer erst nicht, wo kommt die jetzt her? Doch, den kenne ich, den kenne ich, den kenne ich. Wie kam es dazu, die alle zum Projekt zu kriegen? Hast du da deine Beziehungen spielen lassen? Ja, da haben wir kann man sagen. Also ich meine, natürlich kenne ich die alle, weil das meine Kollegen sind, mit denen ich immer in den letzten 30 Jahren Filme synchronisiert habe. Und da muss man auch einfach mal auch erwähnen, auch wenn das ja jetzt im Hauptfilm ist, ist ja leider viel rausgeschnitten worden von den Szenen in der Kneipe, wo das ja spielt. Mit Detlef Bierstedt, George Clooney's Stimme zum Beispiel, Dieter Klebsch, Dr. House Stimme, Simon Jäger mit Damons Stimme und auch Will Smiths Stimme, Jan Odele. Dann war noch dabei Dietmar Wunder, unser James Bond. Dann hört man im Off, hört man die wunderbare Kollegin, das ist das Schlimme. Hansi Jochmann, mit der ganz geilen Stimme, ja. Dann Sven Hasper, Michael J. Fox, Thomas Petrou, alle aus Back to the Future. Yeah. Judy Foster spricht die. Judy Foster, genau. Und Lutz McKenzie, auch aus Back to the Future. Ja. Also es ist, und die haben da alle mitgemacht und das ist ganz, ganz toll. Dadurch ist natürlich dann dieser Effekt auch in diesem Film, wenn man das hört, ist das ja auch wie ein amerikanischer Film für uns Deutsche, weil das sind die Synchronstimmen. Ja. Und das war auch beabsichtigt von Herrn Riedel und Herr Faut. Gewünscht, die gesagt haben, genau, die, weil sie gesagt haben, wir wollen das so, aber kaum nicht möglich. Und auch da, die erkennen auch diese ganzen Synchronleute ganz anders an, weil das war ja auch immer so ein bisschen unser, oder ist oft gewesen, jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so, ich habe das Glück ja auch doch eine Menge zu drehen für meine Verhältnisse, Synchronsprecher, ne? Das ist so, die im Dunkeln sollen die mal bleiben und so. Und das hat sich durch solche Leute, so gerade jüngere Leute auch, geändert, die sagen, hey, ist doch geil, wenn der in meinem Film mitmacht, das hört sich doch cool an, ja? Und das ist für uns auch toll im Synchron. Ich kann sagen, das, was ich jetzt gedreht habe, die letzten 3 Jahre, 4 Jahre, habe ich eigentlich nur meinem Synchronberuf zu verdanken, weil sonst wäre keiner darauf gekommen, mich zu besetzen, für das, was ich da gemacht habe jetzt, ne? Ein weiterer Künstler im Cineplate-Programm ist der Schwede David Johansson. Oder besser bekannt unter dem Synonym Oscillotron. Dieser veröffentlichte im Jahr 2011 sein Debüt Eclipse, das wiederum stark beeinflusst wurde durch Tangerine Dream, Fuzzy und Zombie. Doch, hört einfach mal selbst rein. Das ist Oracle in einer gekürzten Fassung. We'll be right back. Es ist also eigentlich wie ein großes Hörspiel, was ihr da inszeniert habt, plus eine visuelle Komponente, sonst hätte man auch gar nicht deine von der Tagesform abweichende Frisur gesehen. Jetzt sind die Haare wieder nachgewachsen. Ja, Das ist dazu, so. Das ist wiederum das Tragische an der Geschichte. Jetzt hat man eine Hauptrolle und keiner erkennt mich. Als wir in Spanien waren, hat mich keiner erkannt, mussten alle sagen, das ist der Nachtschwitzer. Okay. Das ist also, ich kenne es aber eben oft zu arbeiten, deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Aber es ist doch eine geile Farbe, die man dann hat für dein Band. Ich meine, du hast Sachen, wo du deine Haare hast und dann hast du sowas Kultisches. Bestimmt. Wenn du so extrem aussiehst, ist doch gut. Das war auch der Wunsch von Marco. Ich war da zuerst dagegen. Ich wollte das nicht. War es auch schon im On-Air so? Ich habe den nicht gesehen. Da habe ich mal gesagt, darauf habe ich ja dann, hey, im Kurzfilm habe ich da auch Haare und so. Du siehst zu gut aus, das ist scheiße, du musst aussehen wie ein Drecksack, du musst, wenn du aufs Bild kommst, du musst scheiße sein. Sag ich, ey, aber kann ich das nicht spielen? Nein, das kannst du nicht spielen. Du musst auch noch die Wimpern abrasieren, ja? Weil wir Augenbrauen, Augenbrauen. Sag ich, ah, komm, ey, das, wie stellst du jetzt unten mal? Bitte, mach es, bitte. Und dann habe ich es gemacht. Im Nachhinein hat er recht gehabt, sage ich auch. Dadurch hat die Figur eine ganz andere Wirkung ja auch. Weil wenn ich jetzt so, sage ich mal, da aufschlagen würde, ja, toll, gut, und was hat er jetzt vor? Dadurch ist ja auch die Person Rettinghaus völlig weggedacht. Ja. Und das ist daher eine gute Entscheidung gewesen. Und habe ich dann auch, war ich froh, dass ich das dann auch befolgt habe, was der Marco gesagt hat. Der hat ja den Film so halb im Alleingang gemacht, so noch die Kamera geführt und Drehbuch geschrieben. Wie viel konntet ihr euch selber als Schauspieler mit einbringen? Ist er eher so ein, naja, Despot am Set nicht, aber lässt er euch da viel Freiraum in der Kreativität? Also ich würde sagen, er hat da schon relativ viel Freiheit gelassen. Ich meine, der Vorteil war, durch den Kurzfilm hatten wir ja schon so die Figuren angelegt. Vielleicht bei dir noch, weil das ja tatsächlich, wie Charles vorhin sagte, war Absicht im Kurzfilm, ihn wirklich so in Halbschatten spielen zu lassen, dass man, dass das so war bedrohlicher, dass man ihn eigentlich nie so richtig gesehen hat. Und jetzt ist er ja viel mehr zum Zuge gekommen und da ist vielleicht dann noch mehr von der Rollenentwicklung passiert als bei mir. Bei mir war das dadurch relativ festgelegt, würde ich sagen. Und gleichzeitig war das ein ganz, ganz angenehmes Arbeiten. Und wie du gerade sagtest, der hat ja natürlich, also speziell Marco hat ja natürlich auch noch die große Aufgabe der Kamera, die bei uns ja auch einen ganz großen Stellenwert hatte. Kamera, die Bewegung der Kamera und alle Gimmicks, die wir damit gemacht haben. Und es war dann auch, dass Carsten da einfach auch den Part des Regisseurs auch stark bedienen sollte und bedient hat. Und das war auch ein ganz tolles Arbeit. Carsten ist der Regisseur, sag ich mal, für die Feinheiten, der wirklich drauf auch auf die Schauspieler. Marco ist auch Regisseur, sage, du, geh mal, weil, so ist geil, so ist geil. Bleib genau so stehen, ja, so ist geil. Komm, lass laufen, komm mal, mach mal. Ja, Marco ist echt ein, wow, geiles Bild. Komm, los! Und das ist eben so dieser Mix von den beiden. Ja. Das ist so, wo du sagst, hey, das funktioniert, ne? Das sind die. Sie haben ja gesagt, es kommen jetzt auch so die nächsten zwei Projekte definitiv erstmal wieder zusammen. Zwar ganz andere Richtungen, aber da haben sich zwei gefunden. Genau. Sprechen wir von nächsten Projekten. Bei dir weiß ich, du bist dann beim vierten Sin Strange wahrscheinlich wieder vielleicht dabei, wegen Sky Sharks. Darfst du da schon was verraten? Nee, da darf ich nichts verraten. Das ist eine ganz geile. Also, was heißt also, geile, Gebrüder Felse drehen mit einem recht bekannten Cast. Vom bekannten Cast, da habe ich schon gedreht, ja auch, ne? Letzten Herbst. Da hatte ich ja neben Robert Lozardo, ganz toll, den ich auch schon selbst synchronisieren durfte, mal in einem Film vor 20 Jahren war das. Habe ich ihm noch erzählt, fand er auch ganz lustig. Und da war ja auch Tagawa dabei und viele andere noch aus Amerika. Nee, das war toll. Ja, und da hatten sie mich schon angeschrieben und ich werde natürlich versuchen, da zu sein und dabei zu sein. Lustiger, tolle Idee, was sie da gemacht haben. Sehr aufwendig war das. Die beiden gehen so ein bisschen die ähnliche Richtung, ne? Auch ab und zu mal versuchen, einen sehr hochwertigen Trailer zu drehen, den bei Spores, das war so das Vorgängerprojekt, und das versuchen dann unter die Leute zu bringen, um dann halt die Vision des Langfilms zu verwirklichen, weil es halt an deutschen Fördertöpfe mit der Thematik Zombies, Haie, Fliegen, so ist Nazis. Es aber ähnlich. Die haben einen hochwertigen Trailer gedreht und die haben eigentlich schon den Teil gedreht, der im Film drin ist. Ja. Ich darf da auch nichts sagen jetzt, aber und das andere wird dann noch gedreht, um jetzt mit diesem dann auch natürlich Sponsoren ranzuholen. Ne? Sieht man im Sinne Strange, was denkst du, dann den fertigen Film? Oder ist das wahrscheinlich noch im September zu früh diesen Jahres? Ne? Nächstes Jahr dann? Kommt 2016 oder 2017. 2016, ja, 2017, genau. Was steht bei dir so an? Wir haben ehrlich gesagt nichts Konkretes im Moment. Es ist mal wieder Winter. Das passiert leider auch mal. Wie auf dem Bau quasi. Genau. Und ja, ich warte auf nette Angebote. Also wenn euch ja jemand hört und Bock hat irgendwie, ich finde das ja auch wirklich echt kultisch, was bei Charles dieses Mitwirken in diesem Kurzfilm ausgelöst hat, dass er in meinen Augen ist ja wirklich so, wir sind ja wirklich auch seit dem Kurzfilm sind wir wirklich befreundet und sind im stetigen Kontakte und so weiter. Und ich finde das total geil, wie viel wirklich independent und schräge Sachen, was du ja auch gerade angesprochen hast, Sky Sharks. ich finde es was kultisch, ich würde mich total freuen, aber wahrscheinlich ist es auch, da ist es tatsächlich, das muss ich einfach so sagen, hat Charles den großen Vorteil, weil er halt einfach mit seiner geilen Stimme wahrscheinlich auch noch so einen Kultfaktor mitbringt, wo die Leute sagen, ja, genau das wollen wir. Und du Süße. Ja, ich bin ja kein Kult-Synchron-Jackson. Ich habe nur einen Kultfilm, der ist 15 Jahre her bei Mac. Da werde ich immer mal wieder für Robot-Komödien besetzt. Ja, gucken wir mal. Und zu guter Letzt wollen wir noch mal etwas in uns gehen. Den österreichischen Multi-Instrumentalist Salema darf man gern als einer der Grundpfeiler von Cineploid bezeichnen. Schließlich ist er ja auch Teil des Studioprojektes Malabimba. Da ich letztgenannte jedoch schon vorgestellt habe, entschied ich mich für den Choral Valley of Forts aus dem letztjährig veröffentlichten Werk Growing. Und du sagst gerade mit der kultischen Stimme, ist es ein einfacher Weg von einem Schauspieler zum Synchronsprecher? Du hast den andersrum gegangen oder stellt man sich das zu leicht vor? Ich habe eine Schauspielschule besucht, 3 Jahre, dann 6 Jahre Theater gespielt und bin während der Zeit ins Synchron reingerutscht, zum Glück, weil drehen lief gar nichts. Also, und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, Theater habe ich dann auch nicht mehr gespielt und war nur synchron, das heißt nur, es war glücklicherweise synchron. Und dann auch mal Werbung, Hörbücher und drehen lief nichts. Und dann habe ich das irgendwann aufgegeben und gesagt, gut, dann soll das nicht sein. Ich habe da auch keine Lust mehr, zu den Besetzungsleuten zu gehen und immer wieder meine Fotos und das und nur nichts hören. Und dann kam, wie gesagt, eigentlich ist Marco, na, eigentlich gibt es noch eine Geschichte davor, die Gabi Reuter, die kommt heute Abend auch, die Producerin von Ziegler-Film war die lange, die hat mich bei einem Sprechjob kennengelernt, wusste, dass ich Schauspieler bin und fragte, hast du mal Lust zu drehen? Und habe mich dann besetzt bei Ziegler. Und so habe ich dann ein paar Filme da gedreht. Ja, haben wir aber auch zusammen gedreht bei Ziegler. Ja, aber nicht wirklich. Also in einem Film. Genau, und dann kam der gute Marco, der Flo Lackner aus Planet USA. Mhm. Der war der erste Freak, Synchronfreak, der mich besetzt hat auf eine Hauptrolle dann in seinem Film. Und dann kam der Marco und dann dachte ich, das ist ja komisch, wieder einer, der so synchron. Und ja, finde ich geil. Und so bin ich dann, habe ich das Glück gehabt und deswegen sage ich das auch, habe ich ja vorhin schon gesagt. Jetzt mache ich das, was ich immer machen wollte: Filme machen, synchronisieren, sowieso. Meine festen Jungs habe ich ja immer noch. Und ja, hat sich das doch gelohnt, auch diese jahrzehntelange Synchronarbeit. Weil da lernt man ja auch eine ganze Menge, wenn man die Leute immer sieht, die man spricht, und dann sieht man, wie man es vielleicht nicht machen sollte. Habe ich ja auch ein paar Leute gesprochen, die nicht so doll waren, aber die mich ernährt haben. Da war ich froh drum. Und Jamie Foxx und Robert Downey Jr., das sind ja nur auch Ausnahmen, dass man so einen tollen Schauspieler sprechen darf. Ja. Und Peter Krause. Peter Krause, genau. Six Feet Under und Parenthood. Ja, zwei meiner Lieblingsserien. Hast du mal irgendjemanden kennengelernt von den Leuten? Ich war wahrhaftig, und zwar einmal Jean-Claude Van Damme vor 18 Jahren, kann ich das sagen, meine Tochter ist 18. Da war er noch ein bisschen besser im Geschäft, also die Filme noch etwas größer. Ja, war noch besser im Geschäft. Aber ich glaube, der rappelt sich ein bisschen gerade hoch, weil die Filme, die jetzt wieder kommen, sind doch qualitativ etwas besser. Jamie Foxx habe ich letzten Sommer getroffen, der war hier zu White House Down. Das war davor den Sommer, das ist schon wieder über ein Jahr her. Da habe ich den getroffen und das war eine ganz tolle Begegnung. Ein ganz toller Schauspieler, finde ich ihn sowieso. Und auch mir gegenüber ganz, ganz respektvoll. Schätzen die einen für die Arbeit, die man vor Ort dann im anderen Land macht, um den eigenen Film dort zu machen? Jean-Claude Van Damme, sag ich mal, der hat das professionell, very good boys. Und ich habe gesagt, hey man, very good body. Und das war's dann schon fast. Und bei Jamie Foxx. Kein Sparring, hätte ich verloren. Und Jamie Foxx war wirklich interessiert. Wusste auch, dass ich Robert Downey Jr. synchronisiere und fragte mich dann auch, wenn ich dann in beiden, wo sie beide miteinander spielen, gesprochen habe. Da habe ich gedacht, mit dem einen habe ich dich gesprochen, mit dem anderen hast du nur so eine kleine Rolle gehabt. Da habe ich dann den anderen gesprochen. Ah, okay. Hm. Und er war auch wirklich so interessiert einmal, was ich noch so mache und so. Und hat dann ein Foto von uns beiden gemacht mit seinem iPhone, so als Erinnerung. Sagte, dann möchte ich meinen Freund zeigen in Amerika, meine deutsche Stimme. Gut, natürlich immer mit einem Lächeln, aber ich hatte ein tolles Gefühl, ich freute mich, weil ich kenne ihn ja im Gegensatz, er kennt mich gar nicht. Ich kenne ihn in- und auswendig von den Filmen, wie er spielt, was er macht. Und es ist dann toll, wenn du jemanden siehst, den du eigentlich kennst und den du mal leibhaftig vor dir hast und ihm die Hand schütteln kannst oder mit ihm reden kannst. Das ist ein tolles Gefühl. Gut, auch eine Möglichkeit für dich, wenn du sagst, jetzt ist so die Auftragslage zu knapp, oder ist man da auch knausrig und sehr deutsch, wenn man da nicht ausgebildeter Synchronsprecher ist, kommt man da auch schwer rein, selbst als Schauspieler. Wie immer diese Nischen denken, die Schublade auf. Ein ganz netter Kerl, der hat mir lustigerweise auch durch unsere Zusammenarbeit hat er immer mal geguckt, ob er was für den Herrn Knöfgen tun kann. Und er hat mich lustigerweise auch in Hamburg so, ich spreche jetzt ab und zu mal Werbung, was ein ganz geiler, sehr lukrativer und angenehmer Job ist, weil man ist nicht lange da drin in so einem Studio. Und dort kriegst du auch Geld, ne? Ja, genau. Aber diese Synchrontätigkeit, dass man halt wirklich auf einen Schauspieler, der etwas macht und auf die Lippenbewegung hin da genau drauf trifft und dann auch noch den Ton trifft oder versucht, den Ton zu treffen, das ist schon auch was ganz Besonderes. Und ich glaube, da muss man sich reinfinden. Und wenn man jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist wie ich, dann, also ich habe schon so aufs Flaggstück Charles gesagt, dann bräuchte man halt einfach wirklich einen Synchronregisseur, der so sagt, ich habe jetzt auch mal Zeit und auch mal Lust und dann machen wir mal und probieren wir mal. Aber da gibt es halt so viele Gute und Junge und wie das immer ist, dann greift man natürlich auf die zurück, ne? Und sagt nicht, man will so einem alten Mann nochmal an der Breiten beibringen oder so. Naja, alter Mann ist jetzt etwas übertrieben, aber er hat schon nicht ganz unrecht. Es ist schwierig, in der Altersklasse jemanden reinzuschieben. Ja? Erstmal kommen keine Schauspieler jetzt aus dem Boden. Und die sagen, hey, mit 48, hey, jetzt kommt wieder ein neuer Star. Die sind da schon jahrelang Stars, die haben ihre festen Stimmen. Das ist schon schwierig, aber man müsste es einfach nochmal wirklich professionell und ernsthaftig angehen, weil ich könnte mir das auch gut vorstellen, dass das macht. blieben so Trickfilme als abschließende Frage. Wie siehst du das? Dass, ich habe immer so das Gefühl, als Sprecher in den USA, im Entstehungsland der Filme, werden auch für diese meist sehr hochwertige Schauspieler und Sprecher genommen. In Deutschland, ohne dass ich jetzt persönlich irgendjemand zu nahe treten will, tendiert man dazu, dort sehr viele Stand-up-Comedians einzusetzen, was ich nicht jetzt immer so toll finde. Natürlich, weil die Stimmen bekannt sind, weil die Namen bekannt sind, weil man damit gut arbeiten kann. Ist das gut? Ist das richtig? Also ich sage mal, natürlich ist es, wenn ich jetzt Unternehmer wäre, würde ich das auch so machen, weil es natürlich sehr verkaufsträchtig. Du kannst die Jungs in eine Talkshow schicken, du kannst sie, weiß ich nicht, wohin schicken, zu werden, das. Du kannst mit ihnen auf dem Plakat werben, Stimme von, muss man dazu auch sagen, Bastian Pastewka macht das ja ganz toll. Das ist einer von denen, sag ich mal, wo ich sage, wow, nicht, weil ich ihn mag und auch kenne, der auch diesen Baymax jetzt wieder. Bastian geht da auch, ich habe mit ihm schon eine Serie gemacht als Regisseur, also Trickfilm, Animation für den NDR, und der ist da wirklich so drin in diesem Thema dann, und der befasst sich damit, glaube ich, auch Tag und Nacht vor der Produktion. Also der ist da, macht das schon sehr, sehr gut. Und dann gibt es natürlich auch die, von denen du sprichst, etwas jüngere Generation. Genau. Auf der anderen Seite musst du auch mal dazu sagen, erstmal verkauft es sich besser, weil ich mittlerweile auch mitkriege, auch uns lädt man gerne ein mittlerweile, also Synchronstimmen, weil es ist auch interessant, wie sieht denn der mal aus, ja? Mhm. Und es gibt auch ein paar, sagst du, okay, warum ist der jetzt gekommen? Das ist ja nichts Schlimmes, ne? Der sieht gar nicht so aus, wie eigentlich mein Star aussieht, ne? Aber es ist schwierig natürlich, das mit Normalen dann so zu verkaufen, also mit den Synchronsprechern, so wie jetzt auch meine Wenigkeit. Ich meine, die das dann machen, die kann ich verstehen, die kriegen natürlich auch ein gutes Honorar dafür, weil sie ja auch eine Menge dann machen müssen da mit Werbung. Und deswegen ist das so. Und das wird auch immer so bleiben, denke ich mal. Aber deswegen arbeite ich jetzt ganz hart daran, dass ich dann auch vielleicht mal oben stehe und dann komme ich eben als bekannter Schauspieler für einen Animationsfilm. Was steht bei euch heute noch an? Seid ihr den ganzen Tag da bis zum bitteren Ende der Premierenparty etc.? Wir machen jetzt noch, du gehst noch irgendwo hin zum Empfang. Genau, Empfang Saarland, hier ein Freund von mir, ein sehr toller, junger Regisseur, Talibade, der auch einen ganz tollen Independent-Film gemacht hat, von No Eyes Only, also Fenster zum Hof, also ein Remake von Fenster zum Hof in der modernen Zeit. Also merkt euch den Namen Talibade. Merkt euch das. Aber Radio Silence ist viel wichtig. Genau, mit dem Fenster zum Hof könnt ihr dann heute Abend möglicherweise dann unser Ding, genau. Unsere Premiere. Wir sind sehr gespannt, ob das hier läuft. Ja. Finde ich auch cool, dass es so eine Mischung ist zwischen geladenen Gästen, aber auch eben hier, ne, Zuschauer wirklich kommen, die Bock haben, sich sowas anzugucken. Bin sehr gespannt, wie denen das gefällt. Und morgen habe ich richtig vor, auch mal hier mal wirklich mir eine Menge Kurzfilme anzugucken. Die sind auf einem sehr hohen Niveau, wie auch schon letztes Jahr. Ich meine, die Auswahl war groß und da konnten sie sich schon ganz gut die Rosinen rauspicken. Ich bedanke mich vielmals für eure Zeit und viel Spaß noch auf dem Festival. Danke. Tschüss. Und da verstreichen auch schon die letzten Sekunden. Durch die Show führten euch David, Lunen und meine Wenigkeit, der Tobe. Der musikalische Teil dieser Show wurde von Alex Wank und Cineploid präsentiert und zur Verfügung gestellt. Und ihr? Ihr könnt uns wieder gegen Ende März, Anfang April wahrnehmen, wenn euch dann Benedikt seine Universal Soldier Retrospektive zu Gehör bringt. So, und damit läute ich ganz unverblümt das Ende dieser Ausgabe ein. Und blende langsam ab. Ihr hörtet eben die Brett Radio, das Filmmagazin der besonderen Art. Wir sind ein unabhängiges und nicht kommerzielles Filmmagazin, das sich hauptsächlich dem Genrefilm verschrieben hat und gerne über den Tellerrand hinausschaut. Wir stellen aktuelle Kinofilme und Filmklassiker sowie interessante Projekte und die Menschen dahinter vor. Dabei legen wir einen großen Wert auf eine sachliche Auswertung und Diskussion. Unser Team